Ja. Uli? Ne, okay. Dazu muss ich auch nochmal sagen, was sagen. Zum Herangehen, auch wie ich das hier gestaltet habe. Ich kann nicht so ohne weiteres aus dieser Gestaltung ausspringen. Und zwar folgendes. Wir ML im Osten Sachen gemacht haben, die anderen sich auch nicht anders, war ja so Sachen sehr aufgeteilt. Politische Ökonomie des Kapitalismus, ne? Wissenschaftlicher Sozialismus. Was war es eigentlich noch, das dritte? Philosophie, mein Gott. Ja. Die Dinge, auf die ich mich ja hauptsächlich stütze, bei Marx, die heißen eben nicht umsonst ökonomisch-philosophische Manuskripte. Es geht permanent ineinander über. Die Darstellung sozusagen eines ökonomischen Zusammenhangs mit einer permanenten Diskussion der Methode, die er dabei entwickelt, der Philosophie, die er dabei entwickelt. Und in Grundrissen geht es so weiter. Obwohl in Grundrissen dieser Schwerpunkt in der relativen, auch dranbleiben an bestimmten ökonomischen Prozessen viel stärker ist. Aber es geht zusammen weiter. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, dann müsste ich auch wirklich Marx einfach vorlesen. Diese Argumentation gegenüber Proudhon, was das Problem eigentlich ist, dass ein Arbeitszettel Geld ist und nur Geld sein kann. Das ist immer damit verwoben mit der Frage der Denkweise. Das ist so frappierend, obwohl ich dafür so viel studiert habe, mir war das nicht klar. In welcher Weise und warum das so wichtig ist, permanent die Denkweise zu diskutieren. Es ist ja auch so gewesen, hatte ich auch gestern gesagt, dass er also lange, sehr lange eigentlich in der hegelischen spekulativen Form seine Gedanken entwickelt hat. Und so wie ich das dann sehe, mit den Grundrissen erst so richtig, jetzt hätte ich beinahe gesagt, der rausgekommen ist, er ist nicht rausgekommen. Ja, aber er hat das dann hingekriegt, dass er Sachen voll in die Kritik der politischen Ökonomie Sachen reinzubringen. Es war dann vorausgesetzt, diese Denkweise. Wenn wir diese Denkweise uns aber nicht vergegenwärtigen, dann können wir mit dem Proudhon auch nicht anfangen. Dann ist es etwa so, dass einer, was ich eben auch schon gemacht habe, über Grundeinkommen beispielsweise, 1,5 Stunden vorgetragen hat, wieso das Unsinn ist. Und die Leute sagen, es ist absolut überzeugend. Aber lass uns mal bitte über die Höhe des Grundeinkommens reden. Ja, also, weil sie haben gesagt, die Denkweise vorher, die ist in sich logisch, die ich vorgetragen habe. Aber nun lass uns mal darüber reden. Das geht nicht. Das sage ich deswegen, weil ich eben, sag mal, dieses Bedürfnis jetzt gleich hier über die Argumentation im Detail, was die Ökonomie trifft, gegenüber Proudhon, jetzt gar nicht eine Einsteiger, sondern trotzdem doch mal dort weitermache, wo er da noch sehr philosophisch rangeht an die Problematik. Und zwar an dem Punkt hier. Proletariat, Reichtum, Privateigentum, Gegensätze eines Ganzen. Ist klar, wer das gestern die nächste Diskussion vor Augen hat, dem ist schon deutlich, dass das hier in dieser Teilüberschrift schon drin steckt, unter anderem meine gestrige Behauptung, das Proletariat als Proletariat kann gar nicht rauskommen. Ich mache mal hier weiter. Jetzt, also Zitat Marx aus der Heiligen Familie, Proletariat und Reichtum sind Gegensätze. Sie bilden als solches ein Ganzes. Sie sind beide Gestaltungen der Welt des Privateigentums. Es handelt sich um die bestimmte Stellung, die beide in dem Gegensatz einnehmen. Das sucht er. Es reicht nicht aus, die für zwei Seiten eines Ganzen zu erklären. Das Privateigentum, als Reichtum, ist gezwungen, sich selbst und damit seinen Gegensatz, das Proletariat, im Bestehen zu erhalten. Es ist die positive Seite des Gegensatzes, das in sich selbst befriedigte Privateigentum. Jetzt mit der anderen Seite, das Proletariat ist umgekehrt als Proletariat gezwungen, sich selbst und damit seinen bedingten Gegensatz, der es zum Proletariat macht, das Privateigentum, aufzuheben. Es ist die negative Seite des Gegensatzes. Die besitzende Klasse und die Klasse des Proletariats stellen dieselbe menschliche Selbstentfremdung dar. Aber die erste Klasse fühlt sich in dieser Selbstentfremdung wohl und bestätigt. Die zweite fühlt sich in der Entfremdung vernichtet, erblickt in ihr ihre Ohnmacht und die Wirklichkeit einer unmenschlichen Existenz. Innerhalb des Gegensatzes ist der Privateigentum, also der Konservative, der Proletarier, die destruktive Partei. Von jenem geht die Aktion des Erhaltens des Gegensatzes, von diesem die Aktion seiner Vernichtung aus. Das Privateigentum treibt allerdings sich selbst in seiner nationalökonomischen Bewegung, sozusagen der innerkapitalistischen Bewegung, zu seiner Auflösung fort. Und zwar, indem es das Proletariat als Proletariat erzeugt. Das Proletariat vollzieht das Urteil, welches Privateigentum durch die Erzeugung des Proletariats über sich selbst verhängt, wie es das Urteil vollzieht, welches die Lohnarbeit über sich selbst verhängt, indem sie den fremden Reichtum und das eigene Elend erzeugt. Wenn das Proletariat siegt, so ist es dadurch keineswegs zur absoluten Seite der Gesellschaft geworden, denn es siegt nur, indem es sich selbst und seinen Gegensatz aufhebt. Alsdann ist ebensowohl das Proletariat wie sein bedingter Gegensatz, das Privateigentum, verschwunden. Ich springe jetzt trotzdem mal. Marx ist schon tot. Engels, sozusagen der Mentor der deutschen internationalen Arbeiterbewegung, ein sehr, sag mal, ein realistischer Mensch, auch was seine Verursachen betrifft. In einem Brief Wechsel mit Kautsky regt sich darüber auf, dass nationale Unabhängigkeitsbestrebungen der Serben, die von ihren Bergen runtersteigen, wie er sagt, die Viehdiebe, und dort einen Krieg auf dem Balkan inszenieren, weil sie national unabhängig sein wollen. Wenn ein Krieg passiert, dann wird das ganze westeuropäische, noch geschlossene Proletariat sich durch die Seite der eigenen Bourgeoisie schlagen. Und damit ist die ganze schöne, erwartete revolutionäre Situation hin. Ungeheuer hellsichtig, 20 Jahre später war es genau. Und es war auch noch der Anlass, der gleiche. Man muss also diese Viehdiebe erbarmungslos niederhalten. Ziemlich harte Aussagen, da fällt dem Engels auf, dass das nicht so richtig passt. Ne? In die Vorstellung der allgemeinen menschlichen Emanzipation, das Proletariat als Träger der allgemeinen menschlichen Emanzipation, als Proletariat seine Interessen, die Revolution durchsetzen, muss es doch für alle ein Fortschritt sein. Unredlich wie der Engels ist, spricht er das auch an. Und sagt, er weiß ja, dass Sie in Ihren jungen Jahren die Emanzipation als einen Prozess gesehen haben, der nicht bloß das Proletariat, sondern auch sein Gegensatz, die Bourgeoisie, befreit. Und dann wörtlich dazu, das ist abstrakt immer noch wahr. Abstrakt heißt hier, allgemein, theoretisch, logisch ist das immer noch wahr. Es hat bloß mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Und jetzt auch wieder wörtlich weiter, wer aber diese Position heute einnimmt, der ist ein Wolf im Schafpelz der Arbeiterbewegung, der muss erbarmungslos vernichtet werden. Stalin könnte man dahinter schreiben. Und er hat völlig recht. Es drückt nur aus, dass der reale Prozess dieser Arbeiterbewegung dieser Annahme, die hier steht, ich gerade vorgelesen habe, nicht entspricht. Er ist als Realist, man kann nicht sagen, der üble Engels, der hat einfach eine Tatsache ausgesprochen, die eine ganze Geschichte noch machen sollte, was das bedeutete. Hat sozusagen Stalin dann exekutiert. Auch nicht aus genetischem Defekt, sondern aufgrund einer Situation, in die dieses Proletariat, dort wo sie die Möglichkeit ihrer Vertreter hat, kommt, es kommt nämlich nicht aus dem Herrschaftsverhältnis noch aus. Das hat der Engels genial vorweggenommen und hat damit aber völlig klar aufgeworfen, die Fragwürdigkeit dieser Annahme, ihrer frühen Annahme der allgemeinen menschlichen Emanzipation durch das Proletariat. Marx weiter. Wenn die sozialistischen Schriftsteller dem Proletariat diese weltgeschichtliche Rolle zuschreiben, so geschieht das keineswegs, weil sie die Proletarier für Götter halten. Vielmehr, weil in den Lebensbedingungen des Proletariats alle Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft in ihrer unmenschlichen Spitze zusammengefasst sind, weil der Mensch in ihm sich selbst verloren, aber zugleich nicht nur das theoretische Bewusstsein dieses Verlustes gewonnen hat, sondern auch unmittelbar durch die absolut gebieterische Not zur Empörung gegen diese Unmenschlichkeit gezwungen ist. Darum kann und muss das Proletariat sich selbst befreien. Es kann seine eigenen Lebensbedingungen nicht aufheben, ohne alle unmenschlichen Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft, die sich in seiner Situation zusammenfassen, aufzuheben. Es macht nicht vergebens die harte, aber stählende Schule der Arbeit durch. Es handelt sich nicht darum, was dies oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird. Sein Ziel und seine geschichtliche Aktion ist in seiner eigenen Lebenssituation wie in der ganzen Organisation der heutigen bürgerlichen Gesellschaft sinnfällig, fassbar, unwiderruflich vorgezeichnet. Es bedarf hier nicht der Ausführung, dass ein großer Teil des englischen und französischen Proletariats sich seiner geschichtlichen Aufgabe schon bewusst ist und beständig daran arbeitet, dieses Bewusstsein zur vollständigen Klarheit auszubilden. So, an diesem Gedankengang dann unbedingt immer berücksichtigen bei all dem, was dann sozusagen kommt. Weil die theoretischen und auch praktischen Auseinandersetzungen, die er dann führt, widersprechen dieser Annahme vollständig, etwa, dass das englische und französische Proletariat sich dieser geschichtlichen Aufgaben schon bewusst ist, beziehungsweise dieses Bewusstsein gerade sagen, herausbildet. Der für ihn damals authentische Vertreter dieses französischen Proletariats, Proudhon, entwickelt also Gedanken, die dem, was er behauptet, was Marx hier annimmt, völlig entgegenstehen. Nichts mit Auflösung, sondern im Gegebenen der Nationalökonomie mit nationalökonomischen Kategorien, wie eben Preis, Lohn, Geld, die Übelstände sagen, dieser bürgerlichen, kapitalistischen Produktionsweise aufzuheben. Und wie die Geschichte dann zeigt, Marx schlägt das theoretisch aus dem Feld. Praktisch setzt sich aber genau das durch. Er ist geradezu ohnmächtig gegenüber der Gewalt dieser Denkweise. In dem Bruder-Programm hat es ihm eingeholt, da kam es ihm sozusagen massiv entgegen. Seine Kritik daran wurde nicht veröffentlicht, wurde geheim gehalten. Engels hat sie dann 1891 in Vorbereitung des Erfurter Parteitags, als die Sozialdemokratie wieder legal wurde, hat das erzwingen müssen. Und zwar richtig gegen Widerstand. Gegen Widerstand von Bebel und Liebknecht und gegen Widerstand der ganzen Fraktion im Reichstag. Die waren empört. Diese seine und Marx Kritik überhaupt zu veröffentlichen. Und Engels hat diese Kritik als das wichtigste Dokument des ganzen Erfurter Parteitags bezeichnet. Also ihm war die Dimension dessen klar und es war in dem praktischen Ablauf, wie es sozusagen ging, auch klar, hier steht eigentlich diese marxische Kritik steht den praktischen Bedürfnissen, den praktischen politischen Bedürfnissen der Arbeiterbewegung völlig entgegen. Und wenn man dann weiß, wie es weiterging, Bernstein, der anderen, wie man dann auch weiß, welche Wende der sogenannte Sozialismus dann in der Sowjetunion nimmt, nämlich dass genau die, nicht nur mit der NÖP, sondern es blieb ja dann so, dass Lohnarbeit die bestimmte Form war, dann muss man das eigentlich als Niederlage dieser Theorie ansehen. Aber als eine Niederlage, die nicht Ausdruck eines untheoretischen Verhaltens der Führer ist und der Masse der kämpfenden Proletarier, sondern Ausdruck, dass sie durchaus die Möglichkeit, die Notwendigkeit ihrer eigenen Bewegung zum Ausdruck brachten. Und die widersprach diesen Erwartungen hier. Heute sieht das anders aus. Bloß das ist dann nicht das Proletariat. Auf diesen Widerspruch zu sagen, der ist mir eben sehr, sehr wichtig. Und mit diesem Widerspruch vor Augen erst wird diese Auseinandersetzung mit Proudhon so interessant. Ich sage noch eine zweite Sache, die habe ich überschrieben, Beschränktheit des Kommunismus. Dieses Problem, was ich gerade genannt habe, vor Augen, liest man diesen sehr frühe Aussage von Marx, die ich hier gleich nennen werde, anders, als ich sie früher gelesen habe. Das ist so eigentlich überlesen. Also Marx hatte 1842 erklärt, dass die armen Klassen menschlichen Verhältnissen zwar näher stehen, dass aber auch in der Perspektive ihrer besonderen Interessen nicht das Allgemeinwohl liege. Und dieser Marx hatte also aber inzwischen das Voltaire, also eine offenkundig arme Klasse, als einen Stand von universellem Charakter entdeckt, einer Klasse, die im Verfolgen eigener Interessen notwendig einen allgemeinen Standpunkt einnehme. Aber er historisiert und relativiert diese Auffassung umgehend, und zwar mit der Behauptung, dass der große Vorzug der proletarisch-kommunistischen Bewegung darin bestünde, sich seiner Beschränktheit bewusst zu sein. Nun muss man wissen, dass Kommunismus in der Zeit, wo er das schrieb, nach seiner Auffassung nicht wie später eine Gesellschaftsformation war, also das Reich der Freiheit, sondern Kommunismus war damals für ihn die proletarische Bewegung zur Aufhebung des Privateigentums. Dieser Kommunismus, also diese Bewegung, sei zwar, Zitat Marx, die notwendige Gestalt und das energische Prinzip der nächsten Zukunft, aber nicht als solcher das Ziel der menschlichen Entwicklung, die Gestalt der menschlichen Gesellschaft. Was ist der Unterschied, sage ich nun, zwischen dieser Bewegung und dem Resultat, auf das sie hinführen würde, der menschlichen Gesellschaft? Was liegt vor, was liegt jenseits der Schranke, die hier aufgerichtet ist? Ist damit bereits eine Beschränktheit ausgesprochen, die sich später wiederfindet in der Bezeichnung etwa real existierender Sozialismus? Das drückt ja eigentlich eine negative Bestimmung aus. Das drückt aus, wir machen hier was, was nicht das Eigentliche ist. Was also eigentlich nicht Sozialismus ist. Aber wenigstens real existiert. Aber wir machen was. Und das ist nicht zu denunzieren. Das ist ja völlig klar. Drückt es aber nicht aus. Das drückt es nicht aus. Das ist jetzt sprachlich konstruiert von dir, dass du das so sagst. Das stimmt doch gar nicht. Nee, das ist nicht sprachlich konstruiert. Es ist die Abwehr. Ein gewisser Zynismus lag von Anfang an drin, sozusagen die Wendung gegen diese Träumer und Spinner. Genau. Es ist die Abwehr der Einforderung dessen allgemeinen menschlicher Emanzipation, die nicht stattfand. Massiv, das war ja genau in der Zeit, es war unmittelbar nach dieser Diskussion, als das aufkam, das kam ja mit Honecker auf, wo aber es über Entfremdung im Sozialismus gesprochen wurde. Das hat Parteidokumente erreicht, aber mit, was ich gestern schon sagte, mit der klaren Sache, Entfremdung gibt es da drüben. Bei uns gibt es auch solche Entscheidungen, dass die Leute überhaupt nicht interessiert, was sie arbeiten, sie interessiert die Knete. Es baut sich ein bürokratischer Apparat auf, dagegen fühlen sich Menschen dadurch beeinträchtigt und so. Das gibt es bei uns auch, wie im Westen, aber es ist was ganz anderes. Und unmittelbar danach dann mit Honecker, der dann sagte, im Prinzip jetzt ist Schluss. Ja? Was wir erreicht haben, ist eine tolle Geschichte, das wird bewahrt, das ist eben der reale Sozialismus. Schluss mit Spinnern und Die gemeinsame Sicht der Gemeinschaft des sozialistischen Natürlich, Menschen. Natürlich, klar. Das war von der KPDs unwesentlich geprägte Formulierung. Der real existierende Sozialismus, zeitlich lang erst einmal bei Brezhnev gelesen. Ja, das muss man vielleicht wissen, das ist nicht nur ein DDR-Problem gewesen. Ja, das hängt mit 68 zusammen, mit der Folge, und dann hat man gesagt, es gibt eben bloß den real existierenden. Ja, es war also eine Abgrenzung nach vorn. Es war der, im Nachhinein sage ich das, der Ausdruck, es gibt nach vorn gar keinen Weg. Okay, aber das ist doch die Frage, komme ich mit einem Schlag historisch gesehen zur Aufhebung dieser Selbstentfremdung oder zur menschlichen Emanzipation, oder ist das ein Prozess? Und wie sieht dieser Prozess dann aus? Ja, natürlich, aber die Sache ist ja die, dass die Formulierung hier ausdrückte. Ja, irgendwann, das hat mit uns nichts zu tun. Ja, wer das einklagt, ist ein Wolf, ein Schafpelz, der arbeitet. Ja, das ist aber jetzt eine andere Sache, sondern ich muss den Prozess analysieren, der sozusagen dazu führt, zur allgemeinen menschlichen Emanzipation. Okay, das stehen zwei Thesen gegenüber, die, dass es hätte dahin führen können, dass es eine Frage sozusagen des Überlebens und des Sieges jetzt mal über den Westen ist, dann geht das los. Und die zweite These, das ist die, die ich behaupte, es war mitnichten auf dem Weg dahin. Es war die Anerkennung der Tatsache, dass es überhaupt durch diesen Weg nicht geht. Das ist jetzt geht. Eine andere Frage. Nein, das ist die gleiche Frage, das sind zwei Thesen, denn meine stimmt, ist deine Annahme, es ist eine Entwicklungsfrage, das muss ich nur noch entfalten. Falsch. Ich unterscheide zwischen dieser philosophischen Fragestellung und dem Prozess, und da bin ich voll deiner Meinung, dass das in der DDR nicht dahin geführt hat, wo es hinführen sollte, das stimmt. Aber der Prozess als solcher, ja. der nötig ist, der müsste doch erstmal anfangen. Lass die zwei Thesen jetzt mal so stehen. Das ganze Seminar dient dazu, das zu klären. Wir können das nicht schnell mal so klären. Also, den Marx'schen Gedanken von der Beschränktheit der kommunistischen Bewegung war offenkundig ein, der Marx'sche Gedanke, ein, für mich ist meine Interpretation, offenkundig ein sehr früher Ausdruck eines Problems, das in der wirklichen Arbeiterbewegung immer wieder aufbrach und auch in der Theorie dieser Bewegung, zumindest im ML, zur Geltung kam, und zwar in der Sozialismus- und Kommunismusvorstellung. Wir finden diesen Gedanken bei Marx wieder in seiner Kritik am Roter Programm. Er taucht bei Lenin auf, etwa in seinem Entsetzen über eine Losung, die über dem Podium einer nachrevolutionären Eisenbahnerkonferenz brannte, die lautete: Das Reich der Arbeiter und Bauern wird nimmer enden. Dies würde bedeuten, so Lenins Prozess, dass es niemals Sozialismus geben wird, denn Sozialismus bedeutet Aufhebung der Klassen. Solange aber Arbeiter und Bauern bestehen bleiben, bleiben auch verschiedene Klassen bestehen und es kann folglich keinen vollen Sozialismus geben. Er hätte es eigentlich schärfer formulieren müssen. Solange es Lohnarbeit gibt, Warenproduktion, Staatseigentum, kann von Sozialismus bzw. Kommunismus überhaupt keine Rede sein. Ich ergänze jetzt auch nicht vom Weg dahin. Das andere hatte ich überschrieben, dann das Problem annehmen als ein historisches und als ein logisches. Das betreffe jetzt genau unsere Diskussion. Das lasse ich mal weg und komme jetzt sozusagen zu den Grundrissen, wo dann auch diese Auseinandersetzung mit Proton wieder aufgegriffen wird. So, also konfrontieren wir die Annahme der historischen Mission des Proletariats und den gleichzeitigen Hinweis auf die Beschränktheit der kommunistischen Bewegung mit den Erkenntnissen, zu denen Marx dann 1857, 58 in seiner Arbeit an den Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie kam. Diese Tätigkeit, diese Arbeit daran, ne, war sowohl von einem Irrtum als auch von Marx enormen Fortschritt in der Kritik der politischen Ökonomie getragen. Der Irrtum bestand darin, dass die nächste Wirtschaftskrise zwingend zur proletarischen Revolution führen müsse. Hat er eindeutig vorher gesagt, deswegen schreibt er jetzt wie blöd. Die Krise war gekommen, die Revolution nicht. Ein Jahr später hatte Marx die praktische Widerlegung seiner Annahme theoretisch verarbeitet mit der Erklärung, eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue, höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materielle Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Eine Anerkennung der Tatsache, dass von der sozialistischen Revolution überhaupt keine Rede sein kann. Wieso nicht? Weil wenn er als Konsequenz dieser Erfahrung und seiner ökonomischen Studien erklärt, man muss genauer hingucken, diese Gesellschaft ist noch lange nicht am Ende. Sie hat die Produktivkräfte, zu denen sie in der Lage ist, Produktivkräfte, die also auch menschliche Fähigkeiten, Eigenschaften überhaupt noch nicht herausgebildet. Streite ich auch nicht. Ja? Es kann also in das Ziel der Arbeiterbewegung seiner Zeit kann nicht die Errichtung der sozialistischen Gesellschaft sein. Ist damit ausgedrückt. Logisch ausgedrückt. Behauptet. Ist damit behauptet, ja. Ist mit Marx behauptet. Wirtschaftskrisen, nimm es doch einfach mal. Ne? Halt doch, man kann nicht an jedem Punkt jetzt wieder. Ne? Wirtschaftskrisen begreift er jetzt als Entwicklungsbedingung der kapitalistischen Produktionsweise. Mit der Einsicht, dass der Kapitalismus noch eine weite Perspektive hatte, die mit einem zivilisatorischen Fortschritt verbunden sein konnte, war faktisch auch theoretisch logisch begründet, dass man hinsichtlich der Arbeiterbewegung zwei verschiedene Dinge im Auge haben kann, die in ihrem angenommenen Zusammenhang, in den schon ausgedrückten Widerspruch, genau bestimmt werden müssen. Einmal die Arbeiterbewegung innerhalb der kapitalistischen Formation, die eben diese Formation, die eben noch eine eigene Geschichte haben würde, nach vorne, eine eigene Zukunft, und noch lange noch nicht bereits an ihrem Ende angelangt ist, dieser Punkt. Die Annahme, dass es schon am Ende ist, hatte ihn ja dazu gebracht, das Proletariat, dem Proletariat diese historische Mission zuzuschreiben. Erinnert euch daran. Dieses Proletariat hat überhaupt keine Chance, die Proletarier, zu existieren. Sie haben nur die einzige Chance, den Kapitalismus zu stoppen. Habe ich vorher vorgelesen. Sie sind die Zusammenfassung allen Elends, nicht nur eines bestimmten Elends, sondern allen Elends. Sie können sich nur als Menschen bestätigen, wenn sie den ganzen Laden sprengen. Hier kommt jetzt was anderes. Die Arbeiterbewegung innerhalb der kapitalistischen Formation hat er damit angesprochen, wenn er sagt, es kann von einer sozialistischen Revolution noch gar keine Rede sein. Die Gesellschaftsformation kann noch gar nicht untergehen. Sie hat die Produktivkraft, in der sie in der Lage ist, überhaupt nicht ausgebildet. Ich habe eine Frage, wo steht denn das? Das mit der Gesellschaftsformation, die nie untergeht, ist zur Kritik der politischen Ökonomie, Vorwort. 13, Band 13, Seite 9. Das haben wir hoch und runter gebetet. Ja, die Dimension dessen, was er da sagt, war hier nicht klar. Und dass das auch noch, als ich studierte, 1968, 70 stimmte, war mir nicht klar. Ich dachte, wir sind nichts drüber hinaus. Allein schon ein wirklich konsequentes, logisches Herangehen hätte einem das klar machen müssen. Halt mal, hier stimmt was nicht. So, das ist die eine Arbeiterbewegung innerhalb der kapitalistischen Formation, die ja so noch nach vorne geht. Zum anderen die Arbeiterbewegung in ihrer behaupteten Funktion, diese Formation selbst aufzuheben. Das sind jetzt zwei Dinge geworden. Spätestens als klar wurde, dass der Kapitalismus noch eine weite Perspektive hat, seine eigene weitreichende Geschichte, muss einem klar sein, dass das eben auch Konsequenzen haben muss für die marxischen Kommunismusvorstellungen und auch eben für diese Vorstellung der proletarischen Mission. Diese war eben entwickelt worden, was ich schon sagte, unter der Annahme, es handelt sich schon um die Endkrise. Und der Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie, die schon am Ende schien, musste als Kampf zur Aufhebung des Kapitalismus selbst erscheinen, wenn man denkt, es ist schon am Ende. Da fällt sozusagen Arbeiterbewegung und Aufhebung des Kapitalismus fällt zusammen, wenn man von dieser Idee ausgeht. Einleitung, Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, da fällt es absolut zusammen. Aber das entsprach nicht der Wirklichkeit, sondern im Gegenteil, ich erinnere an Gramsci, der sagen westeuropäische Verhältnisse und russische Verhältnisse vor Augen, feststellt, Lenin bringt ähnliche Argumente und sagt, im Maße des Fortschritts der kapitalistischen Entwicklung wird es immer schwerer, zur Revolution zu kommen. Ja, sagt tut Lenin auch aus. Die Deutschen sind so eingebunden in das System. Ja, und Gramsci hat dann versucht, eine Lösung dafür zu finden, vom Sturmangriff auf die Belagerung sozusagen überzugehen, sich in die Gesellschaft hineinzufressen und dann irgendwie. Das sind alles Ausdrücke der Tatsache, dass diese Entwicklung, die innere Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise und die Annahme der historischen Mission auseinandergehen. Also Marx hat an den Grundrissen gearbeitet, wie toll, eben weil er für die erwartete Sintflut, wie er das nannte, die kapitalistischen Verhältnisse wegspülen würden, eine wissenschaftlich begründete Orientierung für revolutionäres Handeln entwickeln wollte. Und das war ja eben die Eigenart, dass er bei allem, was er da eben erkannte, dann in seinen Kritiken, ökonomischen Kritiken, immer diese Brücke schlug zu dem, was es für die Arbeiterbewegung bedeuten würde, für die Revolution. Aber eben genau an dem Punkt, was ich gestern sagte, wo er die kapitalistische Logik so weit getrieben hat, über den, was wir heute als Fordismus, Taylorismus bezeichnen, hinaus in diese Zerstückelung, diese Fließbandarbeit zu Verhältnissen, für die es heute Bilder gibt, dass diese Lohnarbeit ganz anderen Charakter annimmt und eine Tätigkeit sich herausbildet, die, wenn man den kapitalistischen Charakter loskriegen würde, tatsächlich Arbeit als erstes Lebensbedürfnis ermöglicht. Na, das entwickelt er entlang der ökonomischen Kriterien. Genau an dem Punkt zieht er also keine, macht er keine Brücke zu dem, was das für Arbeiterleben bedeutet. Ich hatte gestern ausgedrückt, warum ich also meine, dass durch diese drastische Reduzierung der Lohnarbeit, die mit heutiger wissenschaftlicher, technischer Informationstechnologie verbunden ist, sagen die Arbeiterbewegung sich selbst sagen, ihre eigene Basis abgräbt, wie auch die Kapitalverwertung sich ihre eigene Basis abgräbt. Das ist ein Bourgeoisie im gleichen Boot. So, dass ich dann dementsprechend die nächste Überschrift dann gewählt hatte, ich überspringe noch was, von der historischen Mission zur Auflösung des Proletariats. Fragezeichen. Auflösung des Proletariats im sehr umfassenden Sinne, aber mindestens für viele leichter zugänglich in dem Sinne, dass sich die Verhältnisse, die das Proletariat zu einer großen politischen Kraft machen, ne, Marx sagte, allein schon die Masse, die da entsteht, die Massen von Proletariern, die in die Werke gehen, die organisiert sind durch die Produktion, die harte Stellung der Arbeit auch in dem Sinne geformt hat, dass sie höchst diszipliniert sind, einem Befehl folgen können. Ja, so sagen dann auch Armeeschlachten als proletarische Arbeit, Ernst Dünger. Dann Ernteschlachten, und, ja, also alles wie dann in DDR-Zeiten. Ja, die Schlacht um die Erhöhung der Arbeitsproduktivität, diese Kategorien, das sind ja keine unsinnigen Kategorien, sondern es drückt also genau aus, diese Struktur von Lohnarbeit. Und die ist natürlich in der Lage, auch in ihrem eigenen Interesse der Verbesserung ihrer Situation in einem Verhältnis eine große Macht zu entwickeln. Das nimmt Marx auch, um nachzuweisen, dass die auch die Kraft haben könnte, den Laden zu sprengen, politisch den Laden zu sprengen. Aber genau das, genau diese Punkte sind es, die sich heute immer mehr zersetzen. Also die Anklage, die wieso macht das Proletariat nicht große Aktionen, ist ja die Frage, bitteschön, in welche Richtung denn? Aber auch unter dem Gesichtspunkt, das ist die tiefere Frage, aber auch unter dem Gesichtspunkt, sie hat die Kraft gar nicht dazu. Nicht nur, weil sie keine Perspektive an die Stelle setzen kann, keine wirklich andere, sondern ihre Lebensbedingungen, ihre Arbeitsbedingungen, ne, haben einen Charakter eingenommen, der genau das gar nicht mehr zulässt. Das, die Extremform dessen ist die sogenannte Ich-AG. Ne? Das ist natürlich wirklich eine Extremform, aber in die Richtung entwickelt sich alles möglich. Die Leute, die praktisch ja Lohnarbeiter faktisch sind, aber eigentlich eigene Projekte machen, doch nicht nur in dem Sinne der Ich-AG, aber, ne, sondern lauter Software-Leute, die immer einzelne Projekte machen. Sie sind sowohl Unternehmer als auch Arbeiter, alles in einem. Sie sind natürlich abhängig von dieser kapitalistischen Verwertung, aber sie verwerben sich selbst. Das ist eine andere Entwicklung. Und die organisierte Arbeiterbewegung, gewerkschaftlich strukturierte in großen Industriebetrieben, die es natürlich weiterhin gibt, ja, die Basis wird sozusagen immer kleiner und sie vertreten mitnichten die Interessen der gesamten Gesellschaft. Überhaupt nicht. Und dann wird eben diese Frage an allgemein menschliche Emanzipation sehr fragwürdig, dass diese Logik hatte ich ja nochmal weiterentwickelt. Die tatsächliche proletarische Mission, fasse ich auch zusammen, war offensichtlich diese kapitalistische Formation selbst voranzutreiben und die zivilisatorischen Möglichkeiten, zu denen die in der Lage ist, Arbeit in der Arbeiterklasse, auch politisch, gewerkschaftlich herauszupressen. In zwei Formen, in der normalen westlichen Arbeiterbewegung und in der Form des Realsozialismus. Alles beides und das in der Wirkung aufeinander. Es war ein Glück für den Westen, dass es die DDR gab, das ist absolut wahr. Und andersrum. Und andersrum. Genau, und andersrum. Das wäre nicht schön geworden. Ja. Als Sowjetrepublik. Da hat, sozusagen als Person, da hat Adenauer und Ulbricht, die haben beide wunderbar zusammengespielt. Beide sozusagen Vertreter ihres Proletariats, könnte man sagen. Hat mir mal einer so formuliert, Besuchern auf Ulbricht. War ich damals in Bürger und nachher sagen, er war ein proletarischer deutscher Nationalist. Er hat rausgeholt, was rauszuholen war, gegen die oder so hätten wir. Alles keine Denunziation, sondern einfach die Dinge annehmen. Das drückt aber eben die Problematik aus, dass von dieser Mission eigentlich nicht übrig bleibt. So, jetzt müssen wir dann irgendwann zu dem Proudhon kommen. Also wie gesagt, Marx, die proudhonistischen Auffassungen im Godard-Programm, dort immer in der lassalleanischen Form, aber es sind die gleichen. Und von Engels und Marx auch so ausgedrückt, dass es all das proudhonistische Quark wieder ist. Als der Marx dieses Programm sah in den Händen hätte, verwerflich, demoralisierend, ungeheuerliches Attentat auf vorhandene wissenschaftliche Einsicht in unserer Partei, die mühevolle Aufklärung sei durch ideologische Flausen verdrängt, ein demoralisierendes Programm, das er nicht durch diplomatisches Stillschweigen anerkennen könnte. Nach dem Programm zu urteilen, säßen die sozialistischen Ideen nicht mal hautief. Wie gesagt, nach Engels das wichtigste Aktenstück, auch noch 15 oder 16 Jahre später. Was kritisiert Marx an dem Programm? Zunächst allgemeine Redensarten über die Arbeit und die Gesellschaft. Das Programm vermeidet konsequent die klare Bestimmung der in der jetzigen kapitalistischen Gesellschaft geschaffenen Bedingungen, welche die Arbeiter befähigen und zwingen, jeden geschichtlichen Fluch zu sprechen. Das klagt er an. Nichts von Missionen. Überhaupt nichts. Statt die kapitalistische Gesellschaft, die zu überwinden, die revolutionäre Sozialdemokratie angetreten war, als Grundlage des bestehenden Staates zu begreifen, wird dieser Staat als selbstständiges Wesen mit eigenen geistigen, sittlichen, freiheitlichen Grundlagen behandelt. Volksstaat. Freier Staat. So eine unsinnige Formulierung. Wobei das offizielle oder eines der Zeitungen der Sozialdemokratie, in dem auch Engels schrieb, Volksstaat hieß. Ja, also da haben sie es schon hingenommen. Im Programm ist die Rede vom unverkürzten Arbeitsertrag, von gleichem Recht, gerechter Verteilung, progressiver Einkommenssteuer, freier Staat, Volksstaat. Marx zeigt, was die lassalleanischen Stichworte in Bezug auf die kapitalistische Produktion bzw. auf eine angenommene kommunistische Gesellschaft bedeuten. So sei das, was die Bourgeoisie unter gerechter Verteilung verstehe, Kauf, Verkauf von Waren nach ihrem Wert, wahre Arbeitskraft eingeschlossen, tatsächlich, Zitat, die einzige gerechte Verteilung auf der Grundlage der heutigen Produktionsweise. Es würden eben nicht die ökonomischen Verhältnisse durch Rechtsbegriffe geregelt, sondern es entspringen umgekehrt die Rechtsverhältnisse aus den ökonomischen. Also sozusagen eine gerechte Verteilung zu fordern und zu glauben, auf einer kapitalistischen Produktionsweise würde sich diese Differenz zwischen Armut und Reichtum aufheben können. Das ist absolut Unsinn. Ja? Also mittels etwa Gesetze des Staates. Mindestlohn, und man kann die Straße hoch und runter gehen, sich die Plakate angucken, es ist genau das, was Marx hier sagt. Hier. Gerechte Verteilung. In Bezug auf eine kommunistische Produktionsweise ist die Gerechtigkeit und Gleichheitsforderung ohnehin gegenstandslos. Weil da gilt, ne, das ist Marx, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeden nach seinen Bedürfnissen. Es gibt keinen Tausch. Marx verweist darauf, dass die sozialistischen Sektierer die verschiedenen Vorstellungen über gerechte Verteilung entwickelten. Aber die Frage ist ja eben, wieso geschieht das ausgerechnet in der deutschen Partei, nach seiner Meinung die hochgebildetste, die es überhaupt gab. Wie kommt es also zu diesem angeblichen Rückfall? Was ist eben der Hintergrund dieses Widerspruchs, der sich da auftut zwischen der Arbeiterbewegung mit ihren immer wieder sich durchsetzenden vulgärsozialistischen Vorstellungen und der Marxischen Theorie? Genauer muss man sagen, seinen Kritiken der politischen Ökonomie. Weil wir eben noch feststellen, haben wir gestern schon festgestellt, jetzt wieder feststellen werden, dass er auch solche Dinge dann übernimmt. Sind das die bürgerlichen Ideologen, die Opportunisten in eigenen Reihen? Wenn man jetzt mit Marx rangeht, den wir gestern da entwickelten, wie Religion nicht als Priesterbetrug erklärbar ist, nicht als Opium für das Volk, sondern als Opium des Volkes, so muss man auch so eine Erscheinung, die so massiv ist und die ganze Geschichte der Arbeiterbewegung durchzieht, kann man nicht als Dummheit, Betrug oder sowas erklären, sondern als eine Existenzbedingung dieser Arbeiterbewegung selbst. Anders ist das sozusagen völlig gegen Marx. Man kann es natürlich anders machen, nicht weil Marx das so sieht, sondern wenn man annimmt, diese Denkweise ist richtig. Der ewige Proudhon. Das ist ja der hier wieder auftaucht. Marx sagt übrigens, dass der Proudhon, was seine theoretische Qualität betrifft, kein Mensch hätte nach dem Drehen in der Theoriegeschichte. Aber es ist ja interessant, wieso, aber immer wieder ihn. Er hat offensichtlich eine sehr richtige Aussage getroffen, der früher Marx, als er sich auf Proudhons Seite schlug, dass er ein authentischer Ausdruck sozusagen der Bedürfnisse der praktischen Arbeiterbewegung ist. Deshalb kriegt er den Proudhon nicht los. Und ihn theoretisch geschlagen zu haben, heißt überhaupt nichts in der Arbeiterbewegung. Das ist lästig. Die zwei Alten, so regen sie mal auf, es nörgeln die schon wieder in London. Also 1844 hat er Proudhon gegen Edgar Bauer verteidigt, der erklärt hatte, und zwar so erklärt hatte, wie Marx vorher auch noch argumentierte, was nicht a priori konstruiert werden könne, verdiene nicht das Interesse der kritischen Kritik. Marx wiederholt so, alles Lebendige, alles Unmittelbare, alle sinnliche Erfahrung, alle wirkliche Erfahrung überhaupt, von der man nie weiß, vorher, wohin, woher. Das ist der kritischen Kritik alles nichts. Der Arbeiter, der darum, weil er sozusagen nichts a priori konstruieren kann, die Gesellschaft entworfen kann, ist nichts, weil er genau das nicht mache. So kritische Kritik, Engels sitzt konkret dagegen, völliger Blödsinn, Arbeiter machen alles. Auch die kritische Kritik materiell zu unterhalten. Das ist war direkt gerichtet von Edgar Bauer gegen Proudhon. Sie stellen sich hinter Proudhon. Es sei Proudhon, der, das ist wirklich interessant, der keine abstrakt wissenschaftlichen Zwecke verfolgt, sondern unmittelbar praktische Forderungen an die Gesellschaft stellt. Ohne Zweifel. Und die Forderung, die er stellt, ist nicht willkürlich. Auch. Sie ist motiviert und berechtigt durch die ganze Entwicklung, die er gibt. Sie ist das Resümee dieser Entwicklung, jetzt Proudhon-Zitat, Gerechtigkeit, nichts als Gerechtigkeit. Darin fasst sich meine Darlegung zusammen. Wird hier gesagt, okay, entspricht genau der Entwicklung der praktischen Forderungen der Arbeiterklasse. Proudhon, nachdem er sich die Frage aufgeworfen, ob und warum die Menschheit sich in ihren Streben nach Gerechtigkeit so allgemein und so lange habe irren können, nachdem er die Lösung gefunden hat, dass alle Irrtümer Stufen der Wissenschaft sind, dass unsere vollständigsten Urteile eine Summe von Wahrheiten einschließen, unsere unvollständigsten Urteile, aber eine Summe von Wahrheiten einschließen, die für eine gewisse Zahl von Induktion wie für einen bestimmten Kreis des praktischen Lebens ausreichen. Dieser Proudhon kann sagen, alles, das ist alles noch Marx-Zitat, positiv gewertet, dieser Proudhon kann sagen, dass selbst eine unvollkommene Erkenntnis der moralischen Gesetze für einige Zeit dem gesellschaftlichen Fortschritt genügen können. Authentischer proletarischer Ausdruck. Unvollkommene Einsicht in die Verhältnisse genügen für einige Zeit dem gesellschaftlichen Fortschritt. Marx nannte dies einen historisch gerechtfertigten Standpunkt. Also keinen theoretisch gerechtfertigten Standpunkt. Einen historisch gerechtfertigten Standpunkt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, und wenn ich theoretisch erkläre, Arbeiter gegen könnte das, was angenommen war, gar nicht erfüllen, ist das keine nörgelnde Kritik, sondern ich verbinde es damit mit der Überlegung, dass es ein absolut historisch gerechtfertigter Standpunkt war. Das sagt 1844 Marx über Proudhon. Ganz positiv, gegenüber der kritischen Theorie. Dass das auch für ihn zutrifft. Und zwar in der Ablehnung seiner Theorie durch die praktische Arbeiterbewegung. Das hat er sich damals nicht denken können. Könnte es also sein, fordere ich hier, sondern dazwischen, dass auch die im Bogota-Programm unvollständigsten Urteile Wahrheiten einschlossen, die noch über Generationen für einen bestimmten Kreis des praktischen Lebens, dem gesellschaftlichen Fortschritt, genügen konnten. Haben wir es nicht immer noch damit zu tun, dies eine Aussage, die hier in unserem Diskussionskreis fiel, und ich finde geradezu klassischer Ausdruck einer wirklichen Schwierigkeit ist, insofern also auch ein legitimer Standpunkt ist, jetzt Zitat, es geht nicht darum, ob eine bestimmte Aussage, ob deine oder eine bestimmte Aussage wahr oder falsch ist, es geht darum, ob sie erträglich ist. Ob sie also meinen existenziellen Anforderungen entspricht. Es ist auch eine ziemliche Zumutung, wenn Menschen, die darum kämpfen, überhaupt eine existenzsichernde Erwerbsarbeit zu bekommen, über die Möglichkeit nachdenken sollten, die Lohnarbeit abzunehmen. Ja, das ist eine ziemliche Zumutung. Und das gilt für Marx-Zeiten, für die ganze Arbeiterbewegung, das gilt auch heute. Wie Feuerbach gegenüber den Hegelianern, so hatte Proudhons radikale Zuwendung sozusagen zum praktischen Leben, das verbunden war mit grundsätzlicher Kritik am Privateigentum, für Marx zunächst etwas Befreiendes. Was aber sofort an Proudhon und damit an der vorläufigen Arbeiterbewegung Beschränktheit, die er schon formuliert hatte, kritisierte, beunruhigte ihn zunächst überhaupt nicht. Diese Grenzen waren ihm eben nur Ausdruck eines bestimmten historisch gerechtfertigten Standpunkts und Marx ging davon aus, dass Proudhon wie die Proletarier sich sehr schnell auf das ihm eigentlich angemessene Niveau einer viel weitergehenden geschichtlichen Aufgabe erheben würden, dass sie schon beständig daran arbeiten, dieses Bewusstsein zur vollständigen Klarheit auszubilden. Weiteres Zitat, während langer, oft übernächtigter Debatten, das ist jetzt Marx, machte Marx Proudhon, sie waren Freunde geworden, unter anderem mit Hegel bekannt. Die haben so nächtelang hat er den Hegel hoch und runter gebetet. Und Marx sah das als eine geistige Voraussetzung dafür an, die Grenzen des proudhonschen Denkens zu überschreiten. Es ging offensichtlich darum, für die Unfähigkeit des Proudhons überhaupt Gesellschaft denken zu können, ein Ganzes denken zu können. Wie die Unfähigkeit des Proletariats, das denken zu können. Proudhon greift sehr direkt auf unmittelbare Bedürfnisse, Interessen sozusagen zu und sagt, also wenn das mit dem Geld so ist und große Spekulation, dann machen wir doch die Banken dicht. Dann gibt es keine Spekulation mehr. Wir machen Arbeitsgeld, dann kann niemand mehr spekulieren. Kritik der Nationalökonomie in den Grenzen der Nationalökonomie, das ist die Überschrift praktisch der Kritik an Proudhon. Das Privateigentum ist eine unhinterfragte Voraussetzung der nationalen Ökonomie. Proudhon hat dieser Bewusstlosigkeit, jetzt positiv, ne, Marx, ein für alle Mal ein Ende gemacht. Er hat den Schein der nationalökonomischen Verhältnisse ernst genommen und ihrer unmenschlichen Wirklichkeit schroff gegenübergestellt. Der Schein der Nationalökonomie, Smith, wenn alle nach ihren eigenen Interessen wolfsartig gegen die anderen vorgehen, kommt menschliche Verhältnisse aus. Das ist der Schein. Eine ordentliche, produktive Arbeit des deutschen Proletariats kann doch nicht schlecht sein. Muss doch was Gutes rauskommen. Tatsache kommt raus, unmenschliche Wirklichkeiten kriegen. Proudhon hat das Privateigentum schlechthin auf universelle Weise als Verfälscher der nationalökonomischen Verhältnisse dargestellt. Der Smith hat schon irgendwie recht, aber es kommt das genaue Gegenteil raus. Also deswegen ist da irgendwas falsch. Er hat alles geleistet, was die Kritik der Nationalökonomie vom nationalökonomischen Standpunkt aus leisten kann. Was ist das Problem? Marx, Proudhon fasst Gestaltungen des Privateigentums, zum Beispiel Arbeitslohn, Handel, Wert, Preis, Geld und so weiter, nicht selbst als Gestaltungen des Privateigentums. Die Proudhonsche Kritik der Nationalökonomie bleibt damit, wie die erste Kritik jeder Wissenschaft, in Voraussetzung der Wissenschaft, die sie bekämpft, befangen. Im Privateigentum. Er hat nicht eine Idee, der Proudhon, die wirklich über das Privateigentum hinausgeht. Er erklärt das Privateigentum für das Schuldige an dem ganzen Prozess. Aber er bekämpft das Privateigentum mit privateigentümlichen Kategorien. Geld, Handel, Wert, Preis, darüber eingreifen. Sich aufheben, eingreifen. Nach Proudhons Tod beschreibt Marx in einem Nachruf dessen Denkweise so. Er habe zwar versucht, das System der ökonomischen Kategorien dialektisch darzustellen, sei aber nur dahin gekommen, den Hegelschen Widerspruch als Entwicklungsmittel darzustellen. Er konnte das Ganze der kapitalistischen Produktionsweise und dessen Grundlage, den Tauschwert, nicht begreifen. Ihm war jedes ökonomische Verhältnis gut und schlecht. Gut in dem Sinne, wie es von den Ökonomen der Bereicherungswissenschaft begriffen wurde, schlecht, so wie die notwendigen Konsequenzen dieser Ökonomie von den Sozialisten angeklagt wurden. Im Elend nur das Elend erblicken. In Verkennung des Verhältnisses der Waren zum Geld betrachtete Proudhon das zinstragende Kapital als die Hauptform des Kapitals. Zugleich wollte er seine Entdeckung in Strichen bei Marx, den zinslosen Kredit und auf ihm basierend die Volksbank, also besondere Anwendung des Kreditwesens, angebliche Abschaffung des Zinses, zur Basis der Gesellschaftsumgestaltung machen. Marx sagt, das ist eine spießbürgerliche Fantasie, und Proudhons Himmelstürmerei endete schließlich in seiner Schrift über den Staat, mit Bonaparte, dem Louis Bonaparte, kokettierte und versucht hatte, ihm den französischen Arbeiter nahezubringen. Absolut identisch mit dem, was Versailles machte, mit Bismarck. Und dann mit Staatshilfe sozusagen so in Sozialismus zu kommen, indem man mit Staatshilfe Genossenschaften aufbaut. Proudhon gleich Versailles. Marx' intensive Bemühungen um Proudhon als Person scheiterten. Das war vollständig. Trotzdem stimmte er dem Vorwurf nicht zu. Proudhon habe die Revolution verraten. Es war nicht seine Schuld, so Marx, wenn er unberechtigte Hoffnungen nicht erfüllt hat. Also auch nicht einzige Hoffnung von Marx. Dass Proudhon, ich ergänze, wie die Arbeiterbewegung, dessen authentischer Ausdruck er Proudhon war, im Proudhon war, als Revolution sich überhaupt was vorstellen könnten, was das Gegebene überschreitet. Revolution erwies sich schließlich, so meine Interpretation, als Entwicklungsrevolution innerhalb der kapitalistischen Formation. Aber nicht in einem Falle, als eine, die ihn überschreiten könnte. Proudhon als innerkapitalistischen Missionar aufgeben. Wie sieht es dann aus mit der proletarischen Mission? Ich will noch hier sagen, eigentlich waren ja die Fragestellungen vorhin, die hier auftauchen, noch eine andere. Ich verlasse jetzt eigentlich die konkrete Auseinandersetzung noch mit Proudhon. Das müssen wir, wenn wir das machen wollen, wieso ist das so mit dem Geld und der Unmöglichkeit des Arbeitsgeldes? Ne? Das könnte man dann, finde ich, als wenn wir das wollen, in der Diskussion nochmal klären. Es ist völlig berechtigt, dass man das machen muss, wenn man das sozusagen verstehen will. Nicht der zentrale Punkt eigentlich, also der, wo das Ganze sich aufrollt oder auch nicht? Na gut, ich versuche es mal mit ein paar Worten, das wird unbefriedigend sein. Der Marx stellt sich mal auf die Annahme ein, dass also der Arbeiter eine bestimmte Arbeit leistet, ne, und dafür einen entsprechenden Beleg bekommt. Stundenzettel. So, und dann geht er der Logik dieses angenommenen Sachverhaltes nach. Sagt dieser Zettel, der muss ja was repräsentieren. Ne? Der repräsentiert die verausgabte Arbeitszeit und die muss sich ausdrücken in den entsprechenden Produkten, die der Arbeiter ja dann dafür kriegt. Es drückt also sozusagen vergegenständliche Arbeitszeit aus. Sagt der Name Stundenzettel schon selber? Was der Name Stundenzettel sagt. Wir lassen das mal jetzt alles weg, dass von dieser Stunde ja viele Dinge abgezogen werden müssen. Also unter anderem für Infrastruktur, für Bildung, für Gesundheit, für alle die, die nicht arbeiten können. Das ist aber Marx' Konzept, das ist ja nicht Proudhons Konzept. Der sieht das gar nicht. Nee, das sieht das gar nicht. Für den ist es ein reines technisches Mittel. Ja. Aber Marx stellt sich darauf und sagt, okay, nehmen wir mal an. Aber es ist eben nicht ein technisches Mittel, es drückt ein gesellschaftliches Verhältnis aus. Das heißt, du musst jetzt die Entwicklung dieses Prozesses ansehen. Man müsste also voraussetzen, dass dieser Stundenzettel tatsächlich, und zwar genau dieser Zettel und in jedem Falle, ausdrückt eine bestimmte vergegenständliche Arbeit im Produkt. Das kann man nur annehmen, wenn man sogar eine stationäre Gesellschaft annimmt, die nichts weiter tut als das immer Gleiche. Dann gibt es auch eine Entwicklung in der Produktivität. Ja, völlig logisch. Und man hat es ja sozusagen mit einer Gesellschaft zu tun, wo dieser Einzelne unendlich vielen einzelnen Arbeiten und Produkten gegenübersteht. In dem Sinne ist es nicht einfach irgendwie ein technisches Mittel, sondern es ist eine Verfügung über einen ganzen Prozess, der überhaupt nicht beherrscht wird von den Einzelnen. Und da steigt Marx sozusagen in seine Geldtheorie ein und sagt und entwickelt den Prozess, wie es überhaupt zu Geld kam, zu dieser Tatsache, dass ich eine besondere Ware, welche auch immer, Muscheln, Kamele, Gold, als eine besondere Ware herausbilde, die einzelne Gebrauchswerteigenschaft hat, das allgemeine Äquivalent zu sein. Also ein allgemeines Äquivalent für Arbeit an sich. Und diese Ware, Geld, musste sich notwendig herausbilden, in dem Maße, wie sich eine breite Produktenpalette für einzelne Produzenten für einen gesellschaftlichen Markt produzierten. Es musste diese Möglichkeit geben. Die Annahme, man könnte einen Symbol, einen Zettel haben, der also direkt repräsentiert eine bestimmte Wert in bestimmten Produkten, ist absurd, setzt voraus, nicht Gesellschaft zu denken. Ne? Also indem Marx sich auf die Position von Proudhon stellt und das weitermacht, sagt er, ist absurd. Wenn dieses Stundenzettel, den gibt es ja schon lange, Geld, aber Geld ist nicht gleich, also Preis und Wert, es fällt auseinander und es muss auseinanderfallen, es muss, wenn du Warenproduktion beibehältst, muss es ein solches Mittel der gesellschaftlichen Vermittlung geben. Und das ist Geld. Und wer das hat, wer dieses Mittel der Vermittlung hat, das ist geschichtlich herausgebildet, der hat alle diese Konflikte, alle diese Krisen, die davon sind, auch. Und er hat, das sagt er in dem Fall nicht, aber er hat eben auch den Charakter der Arbeit, die ja eine Arbeit ist, um diesen Zettel zu bekommen, um das Geld zu bekommen, ist damit entfremdete Arbeit, ist abstrakte Arbeit. Was ich nicht mehr im Auge hatte, es ist auch in der politischen Ökonomie des Sozialismus, ein Witz an sich, der Begriff, ja, war Arbeit, Lohnarbeit im Sozialismus auch als abstrakte Arbeit definiert, in den sowjetischen Lehrbüchern wie auch bei uns. Ja, mit der klaren Erklärung, aber es ist keine entfremdete Arbeit. Das hat Marx allein schon in der Auseinandersetzung mit Proudhon, also erstmal liegt es dann in der Theorie so drin, aber in der Auseinandersetzung mit Proudhon widerlegt. Und gestern hatte ich also ziemlich viel Wert darauf gelegt, auf diesen Begriff zu sagen, entfremdete Arbeit. Das ist dass nicht Privateigentum die entfremdete Arbeit produziert, sondern entfremdete Arbeit ist Privateigentum. Da hat der Marx so viel Wert darauf gelegt. Diese Denkweise ist deswegen wichtig, im Zusammenhang jetzt mit diesen konkreten Vorschlägen. Es ist nicht der sozialistische Staat, das Staatseigentum, was dem Charakter der Lohnarbeit einen ganz anderen Charakter gibt, sondern es ist der Charakter der Lohnarbeit, der dem sozialistischen Staat den Charakter eines staatskapitalistischen Verhältnisses gibt. So, der Staat ist nicht eine losgelöste Institution, der bestimmt, was die Ökonomie tut, sondern umgekehrt. Marx nimmt das auseinander nochmal bei Godard Programm an Begriffssachen dieser Einkommenssteuer. Ja? Heute steht ja auch wieder an einem, die reichen Steuern. Ne? Mal gefragt hier, die muss ja. Und sagt, sie behandeln den Staat wie eine technische Institution. Ja? Nicht als das, was er tatsächlich ist. Jetzt könnten Einwände kommen und die Einwände nimmt der Marx auch gleich vorweg und sagt, es ist natürlich so, dass verschiedene Geldformen, also bis zum Kredit, was ja heute die Hauptform sozusagen ist, also von den einzelnen Waren, die als Geld galten, ein bisschen also zum Kredit, dazwischen Papiergeld, Goldgeld, dass verschiedene Geldformen innerhalb der Warenproduktion ganz verschiedene produktive Möglichkeiten eröffnen. Es gibt Differenzen und die sind nicht unsinnig, die zu untersuchen. Handelt es sich um die Goldbindung des kapitalistischen Währungssystems oder hebt man sie auf? Hat in dem Sinne das Geld rein symbolischen Wert, bloß noch, dieser Geschichte der jüngeren Zeit. Das eröffnet ganz andere, das eine wie das andere, kann ganz anderen innerkapitalistischen Prozessen entsprechen. Aber hier im Godard-Programm und in dem Proudhonschen Anspruch geht da darum, eine neue Gesellschaft zu konstruieren. Und da sind diese Unterschiedlichkeiten dessen, welche Form von Geld und welche Form von Bank- und Kreditwesen man analysiert. Das sind Unterschiedlichkeiten innerhalb des Alten, das damit zu verbinden, es wäre eine Aufhebung in der Perspektive dessen, er gebe sich eine Aufhebung der Gesellschaft, ist absurd. Also er kritisiert dieses Godard-Programm in dem Anspruch, ein sozialistisches Programm zu sein. Und den Bourdon. Und dieser Anspruch war es ja, der behauptet wurde, auch ein Selbstverständnis. Das ganz andere zu sein, das Privateigentum aufzuhängen. Das ist dann der Punkt. Und da war eben deine Frage jetzt, wie argumentiert er, dass der Stundenzettel entweder schon völlig da ist als Geld, dann sind die Hoffnungen sowieso hinfällig, oder wenn man ihn jetzt einführen wollte, sofort Geld ist oder als nichts. Das Verrückte ist ja dann aber, das haben wir ja gestern schon gebracht, nachdem Marx das macht, erstmal in den Grundrissen und dann wiederholt er das in Kritik am Godard-Programm, aber in der positiven Darstellung, was denn die erste Phase des Kommunismus ist, diese Übergangsgesellschaft, kommt es dann dicker. Vielleicht nochmal als kurz zu dem Stundenzettel, weil etwas kann der Stundenzettel ja nicht. Er kann nicht die unterschiedliche, komplizierte Arbeit, heißt es bei Marx, darstellen, sondern er tut ja so, als ob das alles einfache Arbeiten wäre. Und das entspricht dann etwa dem, was Tauschringe versuchen. Ne? Die einfach auch nur sagen, egal welche Tätigkeit, wir geben irgendwie Taler oder sowas aus. Die repräsentieren dann quasi so eine Art einfache Arbeit und. Würde man jetzt versuchen, meinetwegen so ein Alternativgeld jetzt zu einem gesellschaftlichen Allgemeingeld zu machen, dann würde man ganz schneller kommen, sogar die Tauschringe kommen schon dahin, dass nämlich gesagt wird, wieso, ich programmiere, ich habe eine höhere Qualifikation, ich möchte sozusagen doppelten Anteil oder so kriegen, eine Stunde soll zwei zählen, etc. Das heißt, so ein Stundenzettel würde sich gesellschaftlich verallgemeinern, ganz schnell in Richtung Geld entwickeln. Also es ist nicht Geld, weil es bestimmte Qualitäten nicht hat, wie diese verallgemeinerte Ware, aber es würde ganz schnell dahin gehen, weil es natürlich, weil der Stundenzettel selber nicht den äquivalenten Tausch abbilden kann. Das ist ungerecht. Er ist ungerecht und er würde sich ganz schnell zu einem gerechten Stundenzettel entwickeln und das wäre das Geld. Das mit der Gerechtigkeit, das ist ein sehr, sehr schwieriger Argument. Ich würde das lieber weglassen, das Wort an der Stelle. Das ist ganz zentral für Marx. Nein. Für Marx ist die Gerechtigkeit nicht an unterschiedlichen Fähigkeiten der Menschen. Das kommt jetzt in seinem positiven Darstellung. Dann ist es ungerecht, wenn noch Fähigkeit verteilt wird. Das zusammenfassende Argument dessen, also was ja zu ergänzen ist, ne, ist ganz einfach, dass Marx sagt, es ist ja die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit für ein Produkt, die halt das Wertbestimmende ist. Ja. Wenn der also ein Produkt macht, wo andere bloß ein Drittel der Arbeitszeit brauchen und das in großen Stil machen können, dann ist dieses Drittel die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Der kriegt aber Stundenzettel, ne, was dreimal so viel wert ist. Er kann also dreimal so viel Produkte, wo aber bloß ein Drittel Wert der anderen drinsteckt, geht ja wohl nicht. Warum nicht? Warum soll das nicht gehen? Weil es sich... Das wäre ungerecht. Weil es ungerecht ist. Weil es sich durchsetzt. Es wird, weil die Produktion, wo einer die dreifache Zeit braucht, nicht mehr gemacht wird. Das setzt aber private Produzenten voraus, die tauschen miteinander. Ja. Das ist eine ganz andere Voraussetzung. Nein, das ist keine andere Voraussetzung, das stellt sich überall. Ja, das kann kein. Eine ganz wesentliche. Man muss sich jetzt aber überlegen, dass auch das Geld, weil jetzt als Geld gilt, dass dem schon längst keine Äquivalente mehr gegenüberstehen. Weil wir sind ja jetzt in der Situation, wo das Geld an sich zu den Funktionen verliert, also das bloße Kreditgeld. Spielt ja auch schon Realaufwände nicht mehr wieder. Insofern wäre es also durchaus möglich für die Zeit von Proudhon, wo darum ging, jetzt in diese Gesellschaft andere Geldformen einzuführen, das natürlich völlig unrealistisch war. Wir kommen aber jetzt in andere Situationen, also wo mit dem Geld als Steuerungsinstrument, wo das Geld aufhört, als wirksames Steuerungsinstrument der Produktion zu funktionieren. Da muss man sich dann schon wieder neue Gedanken machen. Würde ich heftig widersprechen. Ich auch wieder. Massiv. Aber ich denke, was machen wir jetzt nicht zum Thema? Ich meine, man braucht auf die Finanzkrise zu verweisen. Es wird eingeklagt, dass Geld Ausdruck sozusagen von Wert ist. Und wenn dieser Wert, der gar nicht vorhanden ist, eingeklagt wird, passiert das, was jetzt passiert. Naja, was passiert eben, das ist dann eine völlige Dysfunktion. Also das, was passiert, Krise ist doch nicht das Funktionieren oder das... Doch, Krise zeigt das Funktionieren der Rolle des Geldes. Genau. Na gut, das ist dann weiter Begriff von Funktionieren. Ich würde mal sagen, ist dicht am Zusammenbruch. Ja, ist ja auch. Ja. Genau darum handelt es sich. Ja. Leute, das heißt doch, dass mit diesem Geld die Steuerungsfunktion nicht mehr gewährleistet werden. Weil die Verwertungsgrundlage von der Produktion zur miserablen Grundlage der Gesellschaft geworden ist. Es geht nicht mehr rund. Das ist ja genau diesen Punkt, hat er ja beschrieben. Was können wir noch? Und wir müssen überlegen, was nun stattdessen. Also genau. Wir können ja nicht sagen, macht nur so weiter, Jungs. Ja, das ist das Problem des Ganzen. Ja, gut. Bilder des Kommunismus. Jetzt kommt es noch nachdem der Marx das so auseinander nimmt, diesen Kommunismus, kommt es noch das, was er positiv dagegen stellt. Grundbestimmung der kommunistischen Produktionsweise, wie er im Kritik der Kohler Programm nennt. Erstens, innerhalb der genossenschaftlichen, auf Gemeingut an Produktionsmitteln gegründeten Gesellschaft tauschen die Produzenten ihre Produkte nicht aus. Zweitens, die auf Produkte verwandte Arbeit als Wert dieser Produkte, als eine von ihnen besessene sachliche Eigenschaft. Da jetzt im Gegensatz zur kapitalistischen Gesellschaft die individuellen Arbeiten nicht mehr auf einem Umweg, sondern unmittelbar als Bestandteil der Gesamtarbeit existieren. Also es ist keine, taucht Arbeit, sondern nicht mehr als Arbeitskraft der Arbeit, nicht mehr als Wert auf. Das Wort Arbeitsertrag Das setzt er extra nochmal ein Strichchen. Auch heutzutage wegen seiner Zweideutigkeit verwerflich, verliert so im Kommunismus allen Sinn. Zunächst ist meine Interpretation, und darum müsste es in einem sozialistischen Parteiprogramm gehen, nee, das ist noch Marx, hätte es eine siegreiche Arbeiterklasse, aber mit einer Übergangsgesellschaft zu tun. Von Marx eben hier erste Phase der kommunistischen Gesellschaft genannt. Da diese sich noch nicht auf ihrer eigenen Grundlage entwickelt hat, also der kommunistischen Grundlage, sondern eben aus der kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht, unterstreicht er. Also in jeder Beziehung, ökonomisch, sittlich, geistig, noch behaftet ist mit Muttermalen der alten Gesellschaft, gelten hier noch nicht die gerade genannten Bestimmungen. Also es gibt weiter Tausch. Und Arbeit ist Lohnarbeit. In der ersten Phase des Kommunismus, später Sozialismus genannt, erhält demgemäß, also gemäß der Nähe zum Kapitalismus, der einzelne Prozent nach Abzügen exakt zurück, was er gibt, was er ergeben hat, ist sein individuelles Arbeitskonto. Er erhält von der Gesellschaft einen Schein, dass er so und so viel Arbeit geliefert, nach Abzug der Arbeit für gemeinschaftliche Fonds, und er zieht mit diesem Schein aus dem gesellschaftlichen Vorrat an Konsumptionsmitteln so viel voraus, als gleich viel Arbeit kostet. Derselbe Quantum Arbeit, das er der Gesellschaft in einer Form gegeben hat, erhält er in der anderen zurück. Das ist der geballte Proudhonismus. Das stimmt aber noch nicht so ganz. Also bei Proudhon gab es doch Warenproduktion. Das ist der Punkt, den du immer vergisst. Und hier ist es ja keine Warenproduktion, sondern die Arbeit wird eben gesellschaftlich. Also genau dieser Punkt, dass er sagt, ja, immer da, wo es Warenproduktion gibt, gibt es Geld. Und wenn das um, dann fällt das Geld weg. Ja. Das ist auch die Proudhon-Kritik. Und das macht er dann, packt er das Problem an der Wurzel und sagt, auch in dieser ersten Phase dieser Gesellschaft gibt es keine Warenproduktion mehr. Das hat natürlich andere Probleme und hat eine gesellschaftliche Zentralplanung, wie Marx das vorsieht. Wir wissen alle, dass das auch seine Nachteile hat. Aber trotzdem ist es nicht dasselbe wie Proudhon. Du erklärst Marx für irgendwie schizophren, was überhaupt keinen Sinn macht und auch sich nicht deckt mit dem, was er. Also, Marx würde sicher auch sagen, das ist nicht Proudhon. Wäre absurd. Ja, zwei Seiten weiter, erst den Proudhon zu verteufeln, genau wegen dieser Geschichten, und dann das Gleiche zu behaupten. Und wenn ich sage, es ist Proudhon, unabhängig jetzt von der logischen Argumentation, drücke ich daran aus, welches Schicksal diese Annahme genommen hat. Und die Wahrheit der Aussage, dass es Proudhon ist, zeigt sich in der realsozialistischen Ökonomie. Ja, ich habe gestern zitiert Ulbricht. Das führe ich weiter noch aus. Aber man muss es ja auch logisch Sachen auseinandernehmen. Und wenn ja, ich denke, du solltest trotzdem schon trennen zwischen dem, was Marx eigentlich geschrieben hat und dem, was dann der Realsozialismus da reingelesen hat. Der hat nichts. Gut, lassen wir sprechen. Der hat nichts reingelesen. Der hat aus den Verhältnissen, die er vorgefunden hat, und der Tatsache, dass er das Eigentum zum Staatseigentum erklärt hat, genau das, was Marx ja hier vorschlägt, die notwendigen Konsequenzen entwickelt. Und die notwendigen Konsequenzen waren das genommen und haben sich als Proudhonismus herausgestellt. Das ist die Logik meiner ganzen weiteren Argumentation. Nach all den Auseinandersetzungen mit Proudhon, mit dem sogenannten Stundenzettel, kann ein dieser marxische Aussage verblüffen. Marx gibt gleich dem Unbehagen Ausdruck, das er offensichtlich auch hatte. Und zwar, es herrscht hier offenbar dasselbe Prinzip, das den Warenaustausch regelt, soweit der Austausch gleichwertiger ist. Was ist es, was dem Ganzen einen anderen Charakter geben soll, als den der Warenproduktion? Ja, deine Frage. Wieso? Und das stelle ich hier. Wieso sagt Marx, das ist aber keine Warenproduktion? Ne? Also Warenaustausch als Austausch gleichwertiger. Also einen anderen Charakter, der auf der erreichten Stufe, kapitalistischen Stufe, nur eben kapitalistische sein könnte, eine Warenproduktion. Marx erklärt, Zitat, Inhalt und Form dieses Prinzips seien gegenüber jedem der Warenproduktion verändert, weil unter den veränderten Umständen niemand etwas geben kann außer seiner Arbeit und weil andererseits nichts in das Eigentum des Einzelnen übergehen kann außer individuellen Konsumptionsmitteln. Was aber die Verteilung der letzteren unter die einzelnen Produzenten betrifft, herrscht dasselbe Prinzip wie beim Austausch von Warenäquivalenten. Es wird gleich viel Arbeit in der einen Form gegen gleich viel Arbeit in der anderen ausgetauscht. Ist noch weiter in der Marx-Argumentation, das gleiche Recht ist hier immer noch dem Prinzip nach das bürgerliche Recht. Obgleich Prinzip und Praxis sich nicht mal in den Haaren liegen, während der Austausch von Äquivalenten beim Warenaustausch nur im Durchschnitt und nicht für den einzelnen Fall existiert. Trotz dieses Fortschrittes ist dieses gleiche Recht stets noch mit einer bürgerlichen Schranke behaftet. Das Recht der Produzenten ist ihren Arbeitslieferungen proportionell. Die Gleichheit besteht darin, dass am gleichen Maßstab der Arbeit gemessen wird. Die verschiedenen Individuen werden auch hier von einer bestimmten Seite gefasst, von einer Seite, nur als Arbeiter betrachtet und weiter nichts. Marx nennt dies Missstände. Und diese könnten erst durch eine entschieden höhere ökonomische Gestaltung und dadurch bedingte Kulturentwicklung der Gesellschaft überwunden werden. Und zwar in einer, in der dann die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist. Also etwas, das es in der ersten Phase des Kommunismus als Missstand noch gibt, ist meine Interpretation. Es gibt also weiterhin die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit. Es gibt weiterhin den Gegensatz zwischen geistiger und körperlicher Arbeit. Es gibt Austausch nach Äquivalenten. Der Arbeiter wird nur als Arbeiter gesehen. Nicht als Mensch. Es herrscht das bürgerliche Recht, gleiche Recht für Ungleiche. Aber alles ist ganz anders. Es ist alles nicht Warenproduktion. Ne? Es ist Warenproduktion, behaupte ich, und die Wahrheit dieser Tatsache erwies sich dann in der weiteren Geschichte. Wie hat er begründet, dass es keine Warenproduktion sein soll? So. Hat er mehr sagt es nicht. Gibt ja auch eine ganz andere Deutung. Es gibt die Deutung, dass wenn man Marx ernst nimmt, auch der ganze Kapitalismus keine Warenproduktion mehr ist. Herbert Hummel hat so ein dickes Büchlein geschrieben, bekannter bei uns aus Werder, der hat dort versucht auszuweichen, wenn man das mal richtig liest, aus seiner Sicht, ist wenigstens seit Ende des 19. Jahrhunderts der Kapitalismus auch keine Warenproduktion mehr. Ja, toll. Also so dick, also muss ich ganz schön durchwälzen, aber gerade der Alpold, der auch herkommt, das wäre bestimmt interessant gewesen, wenn er seine Meinung dazu, kenne ich den Text. Ja, hat interessante Science-Fiction-Sachen gemacht. So ja. Weiter ist dann Arbeit nicht nur, das ist Zitat Marx, nicht nur Mittel zum Leben, also im Kommunismus, sondern erste Lebensbedürfnis. Wo das aber noch nicht der Fall ist, jetzt geht meine Interpretation aus, wie unter der Diktatur des Proletariats, der unerlässlichen politischen Form dieser Übergangsgesellschaft, müssen also Arbeiter wenigstens durch den stummen Zwang der Ökonomie zur Arbeit gebracht werden. Sie müssen als Individuum Scheine Arbeitsvertrag werden, Anspruch auf die in Produkten, die sie benötigen, enthaltene Arbeitszeit anderer Arbeit. Was kann der Maßstab für die Vergleichbarkeit der Produkte sonst sein, als die in ihr enthaltene Arbeit, abstrakte Arbeit? Was sind die Produkte? Produkte abstrakter und konkreter Arbeit, Waren. Und der Arbeitsschein ist Geld. Und was ist der Arbeiter? Lohnarbeiter. Und der Staat, der die Produktionsregel dirigiert, und zwar eine Produktion, die nicht geleistet wird, weil die Arbeit selbst Lebensbedürfnis ist, in der also unter einem äußerlichen Zwang in nicht geliebter Tätigkeit Produkte hergestellt werden. Also offenkundig Produkte, die dem Produzenten wie seiner Arbeit selbst äußerlich sind. Produkte, die nicht ihm gehören, sondern dem, der darüber verfügt. Wem? Dem Staat. Was ist dieser Staat anders als Ausdruck der Zerrissenheit dieser Gesellschaft? Eine entfremdete Form der Gemeinschaftlichkeit. Was ist das Argument, dass es sich hier nicht um eine besondere Variante der kapitalistischen Produktionsweise und nicht um irgendeine Phase des Kommunismus handelt? Es könnte, Zitat Marx, unter den veränderten Umständen niemand etwas geben, außer seiner Arbeit. Und es könnte nichts in das Eigentum des Einzelnen übergehen, außer individuellen Konsumptionsmitteln. Ein weiteres Argument gibt es hier nicht. Das ist das Argument. Das soll wohl heißen, also jetzt das letzte Mal, ne, beides, es findet keine Ausbeutung statt. Ne? Was anderes kann das jetzt nicht heißen. Es gibt keine Kapitalisten. Keine individuellen. Ja. Dass dieser ganzen. Es gibt kein Kapital. Ja, es gibt kein Kapital, es gibt keinen Kapitalismus, es kann keinen Wert, kein Wert abgeben. Weil das hat ja eine interne Funktion, des Kapital. Und das ist richtig, ja. Das ist ja was ganz Wesentliches. Ja, genau, das ist zutreffend, es gibt kein Kapital. Ja. Dieser ganzen Argumentation kann man nur folgen, wenn man Marx sonstiges Denken verleugnet. Insbesondere das, was in Auseinandersetzung mit Proudhon entwickelte. Entweder die sogenannten Stundenzettel sind Geld oder sie sind nichts. Marx hat selbst die Annahme ad absurdum geführt, es ließe sich in der gesellschaftlichen Beziehung von Produzenten in Bezug auf Produkte, die nicht in einer Tätigkeit geschaffen sind, die selbst Lebensbedürfnis ist, und das ist hier ja ausdrücklich ausgeschlossen, die also in ihrer gegenseitigen Verfügung über die Produkte ein Mittel finden, das sich auf die in dem Produkt verkörperte Arbeitszeit bezieht, das nicht Geld ist. Wenn es Geld ist, dann werden alle die Übel der Warenproduktion reproduziert, die der Stundenzettel verhindern sollte. So Marx' Argumentation gegenüber Proudhon und so die Argumentation gegenüber ihm selbst. Das einzige Argument, ne, es kann keine Ausbeutung stattfinden, weil jeder nur das kriegt, was er gegeben hat. Niemand kann sich das aneignen. Das ist das einzige Argument. Wenn man aber Nein, sich... Das ist nicht das einzige Argument. Welches noch? Ja, das andere, die Frage, was ist Warenproduktion? Also, ich hatte ja schon gesagt, also klar, ich meine, wenn es kein Kapital gibt, das allein ist natürlich nicht ausreichend, dass es keine Warenproduktion gibt, würde ich sagen. Also Marx sagt ja, am Anfang des Kapitals entwickelt er eben das Modell der einfachen, also was dann später einfache Warenproduktion genannt wurde, wo halt die Idee ist, dass jeder Produzent für sich arbeitet und es kein Kapital gibt. Das ist keine realistische Vorstellung, aber sie ist eine logisch mögliche Vorstellung. Das heißt, nur wenn es kein Kapital gäbe, gäbe es immer noch Warenproduktion. Aber Warenproduktion ist eben Produktion für den Markt, wo man nicht von Anfang an weiß, dass das Produkt verkauft, also dass das Produkt jemand braucht. Die Warenproduktion sind Privatproduktion, das sagt ja auch immer Marx. Also Privatproduzenten, die unabhängig und unkoordiniert produzieren. Wenn es eine gesellschaftliche Koordination gibt, dann sagt Marx, sagt er im Kapital, das ist unmittelbar gesellschaftliche Verarbeit, dann das ist eine der Warenproduktion diametral entgegengesetzte Produktionsform. Und da sagt er zum Beispiel, unterscheidet er zwischen Proudhon, der Arbeitsgeld hat, mit Warenproduktion, wo er sagt, das ist Geld einfach. Und dann hat aber offensichtlich Owen, so ein anderer der frühkommunistischen Reformer, der ein Konzept, was er auch Arbeitsgeld nannte. Und Marx sagt da in seiner Geldtheorie im Kapital, nee, aber Owens Arbeitsgeld ist in Wirklichkeit gar kein Geld. Er nennt das nur so, es ist eben so ein Anteilsteil an dem, was die Produzenten geleistet haben, genau wie Marx das entwickelt in der Kritik später. Aber es ist eben keine Warenproduktion, weil die Produktion nicht für anonymen Verkauf ist, wo man nicht weiß, sondern gesellschaftlich koordiniert. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und deswegen gibt es dabei in dem Konzept, was trotz aller Schwächen, die Marx hier sehr klar nennt, aber was es nicht gibt, ist Warenproduktion. Und er sagt auch, warum? Eben weil die Arbeit von Anfang an vergesellschaftet ist. Kann man sagen, der Realsozialismus wiederum, die haben wir dann für den Weltmarkt produziert, da waren sie ganz normaler Produzent für den Weltmarkt, da waren sie natürlich dann ein Gesamtkapitalist, aber das war eben wieder Realsozialismus und Marx' Konzept war was anderes. Diese Argumentation, dass sich das im Rahmen eines gesamtgesellschaftlichen Planes, ja sozusagen vollzieht und nicht Arbeit für fremde, unbeherrschte Leute, Verhältnisse sagen ist, das reklamiert der Realsozialismus für sich, indem er sagt, wir machen Warenproduktion, aber genau weil das der Fall ist, ist das was ganz anderes. Findet keine Ausbeutung statt, ist es nicht kapital. Beides. Ja, die haben, ich behaupte, der Realsozialismus hat sich zu dem bekannt, was Marx glaubte, hier verleugnen zu müssen, dass das Modell, was er bringt, Warenproduktion ist. Nun ist schon die Frage, welche Kriterien man an Warenproduktion sozusagen stellt. Die einfache Warenproduktion gibt es nicht. Je einfacher waren, jetzt begreife inzwischen auch, warum sich also über Jahrzehnte Leute im Schädel einschlagen, wegen der tatsächlichen oder angeblichen engelschen Verballhornung von Marx Begriff der einfachen Warenproduktion. Und der Erklärung, ich habe das auch nachgelesen in Antithüringen und so, der Erklärung des Kommunismus als eine einfache Warenproduktion auf höherer Ebene. Der Hintergrund ist ja tatsächlich der, dass es offensichtlich nicht vorstellbar war, wie also Produkte nicht ausgetauscht werden können und trotzdem sozusagen das produziert wird, was nötig ist. Die Konstruktion einer einfachen Warenproduktion, wo das für die Leute überschaubar ist, sozusagen im kleinen Kreis, wo ziemlich klar ist, welche Arbeitszeit für ein Produkt gebraucht wird, da muss man nicht. Da kann also der Stundenzettel als Repräsentant Geldes auf niedrigster Stufe auch funktionieren, als theoretische Konstruktion. Die war offensichtlich eine Bedingung, um aus diesen Verhältnissen heraus, aus unseren noch überhaupt Kommunismus denken zu können. Kommunismus war die Gesellschaft, wo sozusagen eine gesamtgesellschaftliche kluge Erfassung der Bedürfnisse und der Möglichkeiten diffizil, zweckmäßig, äußerst rationell sozusagen zugeordnet wird, auf immer höhere Stufe. Ne, der Computermensch, der Suse, der hat sozusagen gesagt, und der Computer gibt die Möglichkeit, das auch zu machen. Genau zu erfassen, die Bedürfnisse zeitgleich und genau das Notwendige zu produzieren. Dagegen geht Marx ganz massiv an. Das ist nicht Kommunismus. Aber um sich sowas vorzustellen, war diese logische Konstruktion, die Marx macht, um also am Anfang des Kapitals als logische Konzeption überhaupt Ware und Geld wert erklären zu können, war es notwendig, diese logische Konstruktion als eine Wirklichkeit anzunehmen. So die Argumente derjenigen, die das, also so lese ich das, derjenigen, die das als so wichtig ansehen, diese Auseinandersetzung, ob einfacher Warenproduktion eine Wirklichkeit zugekommen ist oder auch zukommen kann, als ganz wesentlich für das gesamte Verständnis der Marxischen Geschichte. Also es ist ein Thema, was ich finde, wir kriegen das nicht, auch heute nicht weit diskutiert, was wir wirklich aufnehmen müssen. Ich glaube, hinter dem Problem steckt auch noch eine andere Frage. Wäre es denn denkbar, dass Warenproduktion auch zustande kommen kann, unter der Voraussetzung, dass nicht private Produzenten unabhängig voneinander produzieren? Denn diese niedere Phase, dieser Sozialismus, er beschreibt es ja als, es herrscht noch die knechtende Unterordnung oder die Teilung der Arbeit, es herrscht noch bürgerliches Recht und so weiter, wäre also praktisch eine Warenproduktion und ich sehe jetzt auch nicht, wie das gehen sollte, aber es wäre die Frage, dass also eine Warenproduktion organisiert wird, wo nicht hundertprozentig private Produzenten unabhängig voneinander produzieren, sondern schon in einem gewissen Maß von Gemeinschaftlichkeit und unmittelbarer Gemeinschaftlichkeit eine Produktion organisiert werden könnte, natürlich eine unvollkommene, weil ja diese ganze niedere Phase im Grunde genommen noch mit den Muttermalen oder diesen ganzen Geschichten behaftet ist. Das wäre, also ich weiß auch nicht, wie ich die Frage jetzt beantworten könnte, aber das wäre die Frage. Kurze Nachfrage. Du hattest so einen ganz, so einen Nebensatz, einen kurzen Einwurf gemacht, dass Marx gesagt hat, also eine, also gegenüber jemand aufgetreten, du hattest halt diesen Suse-Menschen symbolisch dort hingestellt. Suse. Und den geht's ja. Wieso eine gesamtgesellschaftliche Erfassung von Bedürfnissen kein Kommunismus ist. Wie hat aber Marx argumentiert, dass das nicht Kommunismus ist? Ja, er hat gar nicht argumentiert, das ist so meine angenommene Sicht jetzt und von Marx darauf. Er stellt verschiedene historische Formen von Kommunismen sozusagen dar. Und da ist ja eine, Thomas Morus zum Beispiel, die frühen Formen von Kommunismusvorstellungen sind genau solche. eine exakte Erfassung der Bedürfnisse, eine exakte Zuordnung von Arbeitskräften, von Infrastruktur, von allem, die extreme praktische Form dieser Vorstellung hat sich, ist nicht mal böse gesagt, das stimmt ganz einfach, hat sich in der jugoslawischen Vorstellung dieser Großgebilde, die kein Dorf, die keine Stadt sozusagen sind, was sie ja tatsächlich angefangen haben. Ja, man kann also nachlesen in den frühen kommunistischen Utopien, da haben sie klugerweise rein rationell festgelegt, wie groß sollen die Städte sein, wie ist die Aufteilung auf bestimmte Arbeiten, wer erfasst das alles, ja, welche Disziplin muss da herrschen, welche Freizeitmöglichkeiten und so. Und das nimmt der Marx sozusagen an und sagt, das ist ein Kommunismus, der sich vorgestellt wird auf der Basis, sage ich in meinen Worten, Verhältnissen, wo von Kommunismus gar keine Rede sein kann. Kommunismus ist eine Geschichte, wo alle Springquellen des gesellschaftlichen Reichtums frei fließen, wo also nichts produziert wird, aus Not und Zweckmäßigkeit, etwa um also an andere Produkte heranzukommen, produziere ich dieses Produkt. Das ist Not, sonst kriege ich sonst nicht. Sondern wo eben diese Arbeit selbst Lebensbedürfnis ist und Leute produzieren nur das, was sozusagen ihr Lebensbedürfnis ist. Nur das soll Kommunismus sein. Mindestens im Kommunismus ist mehr, aber mindestens das muss er sozusagen erfüllen. Sofort taucht die Frage auf, wie soll denn das aussehen? Das hat der Marx abgelehnt, sich darüber zu äußern. Oh ja, das völlig zu Recht. Ja. Na, Herr Dr. Marx hat einmal gesagt, erklären Sie mir doch mal Kommunismus. Na, wenn jeder, den hat er rausgeschmissen, darauf sprach ihn eine Dame, die anwesend war, zu denen war er freundlich als. Ne? Da hat sie gesagt, Herr Dr. Marx, es ist aber nicht anzunehmen, dass Sie sich Ihre Stiefel selbst putzen. Worauf der Marx sagt, na, selbstverständlich nicht. Wenn das so weit ist, sind wir glücklicherweise alle tot. Gut, aber in dem Fall hätte sich ja also Marx für jede Diskussion um Kommunismus erledigt. Wenn das jetzt alles sein sollte, also dass Kommunismus dann ist, dann... Das ist nicht alles, das ist das Minimum. Das ist die Grundlage. Ja, egal, also sehe ich äquivalent. Also das halte ich für völlig unterbelichtet. Also ehrlich, diese Vorstellung. Ohne, unterbelichtet. Also ohne diese Möglichkeit, dass nicht der Mangel verwaltet wird. Ja? Und ohne die Tatsache, dass natürlich die Bedürfnisse, die heute bestimmt sind, sozusagen in so einer kapitalistischer Form, die Bedürfnisse nicht sind nach Haben, nach Besitzen, sondern die Bedürfnisse nach Entwicklung der eigenen Individualität. Das ist was ganz anderes. Gemessen an diesen Bedürfnissen kein Mangel. Das Streben nach eigener Individualität, davon kann keine Rede sein, wenn ich jeden Tag 8 Stunden, 10 Stunden oder wie viel, 40 oder wie viele Stunden in der Woche und ein ganzes Leben lang eine Arbeit ausführen muss. Da kann, ne, wenn dieses Muss als gesellschaftliches Muss da ist, solange ist kein Kommunismus möglich. Und zwar grundsätzlich nicht, sondern nur die Vorstellung dieser frühen Form, der frühen kommunistischen Utopien. Du musst also für dein Denken, wenn du den Kommunismus denken willst, den erreichten Stand, dass Arbeit auf diese Weise geleistet werden kann, wie er es zusammen beschreibt, kommunistisch. Und in diesem Weise Bedürfnisse und in diesem Weise Reichtum. Das musst du voraussetzen, sonst kannst du aufhören, Kommunismus zu denken. Den Kommunismus in den Kategorien, sondern denken heutiger Bedürfnisfunktionen, heutiger Arbeitsmöglichkeiten, ist völlig undenkbar. Deswegen ist das die mindeste Stufe, die du übersteigen musst. Dann geht der Reichtum an Gedanken auch was los, was Kommunismus denn noch ist. Ja, das sind alles sehr schöne Worte, aber da steckt kein ehrliches Argument drin. Das ist doch nur Geschwafel, muss ich vorher nur sagen. Das ist dann, also schon das Argument Individualität, also für eine ökonomische Gesellschaft, also für die Schaffung der Zwecksetzung von Produktion. Du hast vorhin zum Beispiel in so einem Satz gesagt, das geht alles durcheinander jetzt. Aber, das ist aber nicht selber schwafeln. Ne? Naja gut, ich habe jetzt kein Referat vorbereitet. Ich muss jetzt aus den Gedankensplittern, die jetzt hier zirkulieren, versuchen, die das herauszugreifen. Einer vielleicht, ja. Nee, so kann ich nicht. Sorry, dann lass es. Ja, wo rausgehen. Geht nicht mehr. Vielleicht nachher, du wolltest ja sowieso eine halbe Stunde haben. Für ja. Allgemeine grundsätzliche Einladung. Vielleicht schaffe ich es mir auf. Ja, aber das ist genau der Punkt. Das ist genau die Schwierigkeit, Kommunismus zu denken. Die macht dich an diesem Punkt fest. Schaffen wir es, außerhalb der Kategorien der bürgerlichen Ökonomie, wie wir sie alltäglich erleben, gesellschaftliche Vermittlung und Produktion unserer Lebensverhältnisse zu denken oder nicht? Oder schaffen wir es nur innerhalb? Und das ist genau die Schwierigkeit, vor der Marx stand und die Arbeiterbewegung standen, vor der wir heute auch noch stehen. Nur die Bedingungen heute sind andere, die sind nämlich inzwischen denkbar geworden. Das wäre auch meine These, im Unterschied zu den historisch konkreten Anforderungen, die die Arbeiterbewegung stellt. Und Ulis Darlegung, er versucht ja zu erklären, dass die sozusagen naheliegend waren, diese Vorstellung, die die Arbeiterbewegung entwickelt hatte, aus den historischen konkreten Kämpfen heraus, insofern auch historisch gegeben sinnvoll waren. Aber man kann sie nicht als einen Schritt zum Kommunismus mehr kennzeichnen, sondern als innerkapitalistische Bewegungsform, notwendige Bewegungsform, notwendige Zivilisierungsform. Und das war sozusagen, das ist der Punkt der Argumentation, und ist die Frage jetzt, okay, was heißt das jetzt für heute und wie kann man den Kommunismus hier, heute oder wie muss man ihn heute denken? Uli hat es gerade dargelegt, so geht es nicht. Und jetzt müsste man dann dazu kommen, wie dann aber dann? Selbst das steht in Frage. Weil also die Eckpunkte deiner, oder auch Marxismus oder wie auch immer, Kommunismusvorstellungen sind also gegenstandslos. Die sind, also sind Behauptungen einfach in irgendwelche Ecken gestellt und dann gesagt, das soll jetzt irgendwie Kommunismus sein mit Individualität und mit ersten Lebensbedürfnissen und so. Das sind doch nur Wortwolken, das ist doch nicht also die ökonomische Struktur der Gesellschaft begriffen und wozu sie eigentlich da sein soll. Also das berührt das uns alles gar nicht. Warum ist das ein Wortwolken, was du sagst? Also Individualität ist ein Wortwolken, trifft Gesellschaftlichkeit überhaupt nicht. Das ist so, naja, das ist ein schönes, ja, das sollte man vielleicht tun. Ist aber Individualismus oder Individualität? Ja, gleich. Aber pass mal auf, die Frage ist doch, dass der Marx eben kein Sollen in dem Sinne, dass er ein Ideal eines Menschen malt und jetzt sagt, wie gestalten wir jetzt um das Ideal dieses Menschen eine Gesellschaft herum? Was er als Individualität bezeichnet, das verfolgt er doch in der Entwicklung der politischen Ökonomie. Er beschreibt doch von seiner anfänglichen Begeisterung über diese Pariser Handwerker, die Philosophie betreiben, die singen, die alles Mögliche, ne, so wie eine reiche, umfassend entwickelte sozialistische Persönlichkeit, hätten wir gesagt. Wie er einsteigt in die reale politische Ökonomie, beschreibt er den Prozess, wie eingebunden in die konkrete kapitalistische Produktionsweise sich der Charakter und die Fähigkeiten von Arbeitern entwickeln. Sprich, als Individuen entleeren. Ja? Das ist alles sehr verkürzt. Also er bindet ja gerade diese menschlichen Fähigkeiten ein in den Bereich, der nicht zu umgehen ist, die Art und Weise, wie sie produzieren. Und dann verfolgt er die Geschichte. Er verfolgt die Geschichte, der genau was du forderst, entlang der Ökonomie, wie die sich entwickelt. Und zwar notwendig entwickelt. Und verfolgt parallel dazu, gerade in den Grundrissen, was passiert mit den Menschen davon. Und kommt auf ein Niveau, wo er dann sagt, hier ist die ausgeprägte Individualität des Einzelnen. Er bezeichnet die Fähigkeit zu wissenschaftlichem Denken, die Fähigkeit, ein Ganzes zu denken, künstlerisch ein Ganzes zu erfassen, kooperativ zu sein, ist zum Mittel von Produktivität geworden. Vorher war es die Fähigkeit, jetzt mit Taylor gesprochen, dass ein intelligenter Gorilla die Tätigkeiten ausführen kann. Jetzt, heute zunehmend in beschränkten, aber wesentlichen Bereichen, ist genau das nicht mehr. Sondern die Forderung nach genau dem Erwachsen aus einer bestimmten Entwicklung der Produktion heraus. Es ist also keine Wolke, die der dort malt. Keine fiktive Geschichte, die er malt. Und jetzt steht die Frage, kann eine Gesellschaft jetzt möglich sein, wo sich die Ausprägung solcher Individualität nicht darin bindet, dass ich mich auch rechne, der Intellektuelle sich verkaufen muss, also die Gedanken des Käufers denken muss, ne? Sondern dem das Bedürfnis selbst, sozusagen, wie ganz am Anfang, würdevoll zu sein, die Verhältnisse selbst zu beherrschen, die eigenen und die gesellschaftlichen, die eigenen als gesellschaftlichen Begriffen. Kann das jetzt bestimmt sein? Ja. Und zwar gebunden an diese Voraussetzung. Keine Wolke. Sehr exakt. Allerdings eben ein wissenschaftliches Denken. Denn musste entweder, will man sich darauf einlassen, man kann nicht sagen, das ist alles Quatsch, okay. Gut, also aber will man sich darauf einlassen, dann kann man nicht behaupten, dass Marx da in Wolken den produziert. Okay, habe ich einen besseren Satz. Also dem widerspreche ich nachher. Warum will ich aus der Ökonomie diese Dinge ableiten? Die Ökonomie soll doch lediglich meine Lebensumwelt basteln, bauen, bereitstellen, wie auch immer. Wenn ich daran die Hoffnung knüpfe oder die Beauflagung, die soll mir diese ganzen Dinge erst in den Kopf tun oder das, die soll das ist doch nicht die Aufgabe dieser Ökonomie und auch nicht der Arbeit, die ich leiste, um etwas ganz Bestimmtes haben zu wollen oder machen zu wollen. Guck mal, was du jetzt machst, ist genau das, was den jungen Marx so störte. Und was er aber dann selbst betrieb, ein Sollen. Der Marx behauptet doch gar keinen Sollen. Er fragt vielmehr, welche ökonomischen Voraussetzungen entwickeln sich, dass es möglich ist, doch gar nicht sollen. Es gibt ja noch, man kann ja zwei kurze Definitionen sozusagen von Kommunismus auf der einen Seite und von den vorgehenden Gesellschaften auf der anderen betreffen. Dann wirst du sicher zustimmen. Die eine ist, da dient das Leben der Ökonomie, Herrschaft von Ökonomie über Mensch und Gesellschaft. Die zweite ist, da dient die Ökonomie der Gesellschaft, dem Menschen. Das ist Kommunismus und das andere ist die vorhergehende Reich der Unfreiheit. Du gehst jetzt mit dieser kommunistischen Vorstellung rein, das soll doch nicht Sinn der Produktion sein. Natürlich nicht, aber es ist an Bedingungen geknüpft, die in dieser entfremdeten Arbeit überhaupt erst entstehen und die verfolgt der Marx. Ja, Moment, du hast gesagt, das ist Kommunismus. Ja. Diese, also wenn Arbeit das erste Lebensbedürfnis, also du hast das als ein Kriterium in die Mitte gestellt und nicht als eine Bedingung, die vielleicht also Denkleistung hervorbringt, die Menschen überhaupt erst befähigen, das zu denken. Das hast du ja so nicht gesagt, das ist ja ein ganz anderer Strang. Deswegen bin ich ja jetzt so aufgesprungen. Sondern also du hast das als das Ziel hingestellt, das Marx auch schon angeblich behauptet haben soll. Nein, das ist dann falsch gesagt. Ich sage, wenn, hat der Marx gesagt, wenn Arbeit das erste Lebensbedürfnis sein kann und ist, dann ist es Kommunismus. Nein, das war das Gleiche. Das hat Marx doch auch nicht gesagt. Das sagst du. In dieser Gesellschaft herrscht das Prinzip, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Wo das der nach Fall ist, handelt es sich um Kommunismus. Nach seinen Bedürfnissen, nicht nach seinen Fähigkeiten. Ja, klar. Also nur Bedürfnisse, nicht Fähigkeiten. Die jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Das ist das Prinzip. Aber es bleibt für mich trotzdem ein anderes Problem. Diese zwei Begriffe sollen und können. Kann es ein Können ohne Sollen überhaupt geben? Also als ein politisch aktiver Mensch kann ich nicht nur von Tatbestand und von Können reden, ich muss auch von Sollen sprechen. Das ist die Frage, was ist Sollen? Was ist Sollen? Und Marx hat so viel Sollensformulierung gebracht in seinem Leben. Also, ob das die Briefe an Vera Sasulitschin, ob das was anderes. Es geht auch bei Marx um Sollen. Zumindest in meinem Verständnis. Manifest, in Agraradresse, das sind alles Solladressen. Das sind alles Solladressen. Das sind Zielstellungen, die haben was mit Säulen zu tun. Also ein Marx ohne Säulen gibt es überhaupt nicht. Aber das ist meine feste Überzeugung. Aber dieses Säulen kommt nicht fremd von irgendwoher, von außen an die Wirklichkeit heran. Das sagst du, ein anderer sagt, Marx träumt. Nein, ja. Marx bezieht sich auf die jüdische Philosophie. Ja. Und das ist zum Beispiel schon das Argument, mit dem sich Hegel gegen Säulensideale bei Kant oder irgendwo stellt, indem er sagt, Hegel bezieht sich nicht so sehr auf die Zukunft, aber man könnte es dann so interpretieren, wenn schon etwas von uns gewollt wird oder als gesollt dargestellt wird, dann kommt es nicht von Fremden äußerlich heran, sondern wir müssen es aus der Wirklichkeit entbergen. Wir müssen in der Wirklichkeit zum Beispiel Möglichkeiten erkennen und dann gewünschte Möglichkeiten verwirklichen. Aber das ist, natürlich verwendet man umgangssprachlich dann das Wort sollen, aber im begrifflichen Kontext der Verwendung der Kategorie sollen, ist es eben doch methodisch was ganz anderes. Auch da sind ja dann wieder die Ebenen, was ist auf welcher Ebene oder Theorie reflektiert, was ist im politischen Programm umgesetzt und was ist die Alltagssprache. Ja, das sind das ganz unterschiedliche Ebenen. Ich meinte jetzt wirklich den politischen Marx. Das ist ein Mensch, der mit Sollen verbunden ist. Das stimmt. Aber wir reden jetzt über den theoretischen. Das kann man nicht auseinanderpflücken. Doch. Politik ist nicht mehr die Sphäre des Kommunismus. Ja gut, das ist wieder das Verständnis dessen, was Politik ist. Also du hast eine Kommunismusvorstellung, die kann man haben, aber man kann auch eine ganz andere haben. Man kann auch als Marx ein anderes Verständnis von Kommunismus ableiten. Ausdrücklich nicht. Wirft die Bewegung ihre politische Hülle ab. Ja, also das sind keine nebensächliche Erklärungen, das ist permanent. Politik ist ja der Ausdruck der Zerrissenheit der Gesellschaft und sondern eine Form, in die die Gesellschaft... Das ist aber das Verständnis von Politik von Marx zu Marx-Zeiten. Das ist nicht identisch mit dem Politikverständnis in anderen Zeiträumen. Man muss wahrscheinlich verschiedene Sachen mal viel mehr intensiver reflektieren. Das ist meine feste Überzeugung. Wobei, ich denke mal, dieses Seminar dient dazu, also ich habe das jetzt so verstanden und fand es deshalb wichtig, um mal mit Uli zusammen auch reinzugehen, was hat es für Marx konkret bedeutet. Ja. Wir kommen ja jetzt erst einmal nicht in Probleme, weil wir ständig das alle im Kopf vermischen. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass da Uli das auch mal in den Kontext gestellt hat, was war es wann für Marx. Deshalb hat er ja auch die historische Entwicklung von dem frühen Marx, dem 22-Jährigen und sowas mal dargestellt. Und ich glaube, wenn wir uns daran erinnern, kriegen wir das auch wieder in den konkreten Kontext rein. Können wir das vielleicht nochmal machen? Die Ansprüche, die Marx sozusagen im Laufe seines Lebens immer wieder formuliert? Gut, ich kann das jetzt nochmal machen. Ich sage aber dazu, das befindet sich leider nicht auf dem Niveau, wie ich das also gerne hätte. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe nichts weiter gemacht als die Texte. Dinger ans Ende immer hingeschoben. Ich kann das jetzt so machen, das ist vielleicht geeignet, dass ich das einfach nochmal so unstrukturiert wiederhole. Ich habe trotzdem darüber geschrieben, Bestimmungen des Kommunismus als völlig unabhängig davon, in welchem Zeitraum Marx das sozusagen machte und in welchem Denksystem, ne, noch im Rahmen dieses Sollens oder eben nicht mehr. Da habe ich festgehalten, Würde und Logik. Ja, was da ganz am Anfang gesagt wurde über Würde, also nicht knechtische Verhältnisse zu haben. Selbst nicht Knecht zu sein und selbst nicht sozusagen Herr zu sein. Logik als eine Denkmethode, die den Gegensatz des Wirklichen und Sollenden stört. Eine Denkmethode, die das jeweilige Objekt, nicht unter dem Gesichtspunkt, das sollte so sein, Ökonomie sollte so sein, sondern das Objekt in seiner Entwicklung belauscht. Die Sache selbst als ein sich entfaltendes, lebendiges, sich gestaltendes, als Ganzes. Nicht nur noch einzelne Punkte. Das zieht sich durch den ganzen Marx-Geschichte. Und die Entsetzen, dass die Konsequenzen, die Sprüche, Kommunistische Manifest, andere Sachen, die er entwickelt hat, letztlich nicht in der Arbeiterbewegung so landen, wie er sie gemeint hat. Drückt zusammen das Problem aus, mit dem ich mich ja hier die ganze Zeit beschäftige. Was, wieso eigentlich? Wieso? Was ja nur deswegen gemacht wird, um zu fragen, wenn das eine gewisse Notwendigkeit hatte, muss die in den Bedingungen gelegen haben. Wie müssten die Bedingungen sein, dass es keine Notwendigkeit mehr hat? Damit höre ich ja auf. Ich mache ja nur so Ausflüge in Gegenwart, ne? Das ist ja nichts Systematisches. Aber es steckt dahinter die Annahme oder die Hoffnung, dass es heute sein könnte. Das nächste. Gibt es einen Stand, eine Klasse, einen sozialen Raum? Sozialer Raum ist auch mein Begriff. In dessen Existenzbedingungen die Möglichkeiten oder gar Notwendigkeiten einer allgemeinmenschlichen Emanzipation gegeben sind. Die Antwort, die zwischendurch gilt, ist keine Klasse. Das berühmte Subjekt. Aber, deswegen habe ich das eingeführt, einen sozialen Rahmen, gibt es sowas? Gibt es Lebensbereiche von Menschen, die das erfüllen könnte, dass in, um diesen sozialen Raum sich zu erhalten, indem sie auch ihn überhaupt gestalten, dass darin Dinge stecken, die zur Grundlage einer allgemeinen menschlichen Emanzipation werden können. Also nicht, dass sie ein Sollen deswegen haben, ne, dass sie ne, die kommunistische Gesellschaft sich zusammenführen, um ein Projekt zu machen, wo sie dann denken, das müssen wir dann den anderen Leuten als vernünftig erklären und die Möglichkeiten nutzen, das durchzusetzen, Staat erobern, das durchsetzen, sondern umgekehrt einen sozialen Rahmen, wo die Leute ohnehin das schon tun, unabhängig davon, ob sie es wissen oder nicht. Klar, dahinter steckt für mich immer die Frage, sind diese assoziierten Produzenten freier Software, ist das ein solcher Raum? Nein, das ist keine Klasse. Ist das ein solcher Raum? Wodurch wird dieser Raum charakterisiert? Was ist das Besondere? Immer vorausgesetzt, dass die Leute existieren auf der Basis eines funktionierenden Kapitalismus, klar. Aber das ist nicht die Frage. War der Raum der spätfeudalen Manufakturen, die für das Feudalsystem produziert haben, war das ein sozialer Raum, in dem die Keim des späteren der bürgerlichen Gesellschaft lag? Ja, eindeutig ja. Das Argument, dass die für den Feudalismus produzierten und vom Feudalismus lebten, ist kein Argument. Es ist ein Herangehen an eine Frage, wie kann es sein, aus einem System in ein anderes zu kommen. Nicht als Traum, nicht als Sprung, als Robert Kurzsche Katastrophensache. Wenn alles dann widerlegt, alles in Trümmern, dann kommt das Neue. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft. Ja, kennt das Lied? Die sozialistische Weltrevolution. Nicht so. Das kommt noch. Das kommt auch noch. Kann sein. Das ist aber dann noch das Ende. Ne? So, das habe ich schon gesagt. Ne? Wenn wir heute von Keimform einer möglichen neuen Vergesellschaftung reden, also von sozialen Praxen, die eine Logik in Gang setzen können, die die kapitalistische Produktionsweise aufheben, dann müssen wir uns zugleich durch diejenigen Theorien der Zustände durcharbeiten, die wir überwinden wollen, deren Selbstbewusstsein sie darstellen und darstellen. Also unter anderem den Protonismus. Und das ist eben meine die Differenz, Christian, zwischen dir und mir. Ich meine, dass das, was du da betreibst, eine Theorie des gegebenen Zustandes ist. Das sehe ich auch. Und das ist sehr sinnvoll, die Differenzen, die auf solche Grundfragen, was ist Warenproduktion? Was ist Kapital? Welche Logik hat ein angenommener Zustand, den du entwirfst? Welche Logik hat der? Ich behaupte, er entspricht keiner Realität, aber ihn als real angenommen hat er die Logik, dass genau der Warenproduktion rauskommt. In der Argumentation von Marx gegenüber Proudhon. Das machst du halt, indem du Marx selber nicht ernst gemeint. Ja, okay, aber das zeigt ja, dass man die Kategorien, mit denen man argumentiert, präzisieren muss. Deswegen finde ich das ja sehr gut. Du verstehst sowieso nicht falsch, aber ne, es ist, ich hoffe, ich will keine denunziatorische Kritik machen. Ja, sondern will mich auf die Logik dessen, was du sagst, einlassen. Intelligenz. Da hatte ich geschrieben, also Intelligenz als die Schicht sozusagen, deren Tätigkeit per Definition ja aufs Allgemeine gerichtet ist. Und deren Tätigkeit, zumindest was akademischen Bereich betrifft, ja auch in der bürgerlichen Gesellschaft, über sehr lange Zeit auch ausdrücklich aufs Allgemeine gerichtet war, muss man inzwischen sagen. Das, was die produzierten, stand allgemein zur Verfügung. Das humboldtsche Ideal. Genau das wird ja heute zurückgenommen. Ne? Ein Professor muss ja sehen, wie er seine Dinge vermarktet. Drittmittel, Patente. Ja, die Patente entwickeln. Er muss es ja geheim halten, er muss es ja schützen. Und in dem Maße, wie immer, dass immer mehr auch ausdrücklich privateigentümlich gemacht wird, ne? Also sie an Drittmittel gebunden sind, wird genau diese potenzielle Möglichkeit der Intelligenz, die in dieser bürgerlichen frühen Aufklärung angelegt war oder lange getragen hat, die wird vernichtet. Das ist so ein Ausdruck des Endes der zivilisatorischen Möglichkeiten dieser Gesellschaft. Sie hat das hervorgebracht in einer ungeheuren Weise und sie vernichtet es jetzt. Und zwar entlang der gleichen Logik. Aber eben diese frühe Aussage über die Intelligenz, wie sie dann nicht so ist, ja, wo er keinen sozialen Bereich findet, wo die Intelligenz eine soziale Basis hat, wo sie diese Eigenschaft eigentlich voll ausbrechen kann, auch nicht in der freien Presse dann. Das verbunden mit der Aussage, dass die kapitalistische Produktionsweise auf ein Niveau führt, wo über den gesellschaftlichen Reichtum wissenschaftliche Fähigkeiten, also die Fähigkeit aufs Allgemeine zu gehen, der Sache selbst sich sozusagen zu überlassen, geistig zu überlassen, entscheidend wird. Wenn das hat diese Suche nach dem sozialen Raum, ne, die der frühe Marx auf die Intelligenz zwischenzeitlich so setzte, hat heute eine soziale Basis gefunden. Allerdings eine, die sich in der Verwertung bewegen muss. Ne, der Widerspruch geht durch die Leute selbst hindurch. Einer ist nach Australien gegangen, weil er dort ein Promotionsthema machen konnte, wo er untersucht, unter welchen Bedingungen Wissenschaftler international sich verletzen und alle Grenzen ihrer Geheimhaltung und sonstigen arbeitsrechtlichen Verpflichtungen gesprengt haben und sofort international zu Lösungen kamen, angesichts welche großen Krankheiten da jeweils waren, auch angesichts von Flutkatastrophen und sonst was, ist es also wiederholt passiert, dass die Leute ihre Regelung durchbrochen haben und sich sofort international verletzt und ganz schnell Lösungen fanden, die sie entweder partiell schon hatten, auch nicht veröffentlichen durften, oder die sie nicht hatten, aber in dieser internationalen Kooperation, so wie Linux sozusagen entsteht, dass sie Macht haben, mit arbeitsrechtlichen Lügen und Konsequenzen zugleich. Ich weiß nicht, was da rausgekommen ist aus der Formation, aber die drückt diesen Widerspruch aus, in dem massiv sozusagen Intellektuelle kommen. In welchem Jahr war das ungefähr? Ja, vor 3-4 Jahren ist der los. Ich will mal nachforschen, wo der geblieben ist. Aber der hatte diese Frage, ja, ich war so, genau das ist es. Ja? Was also zeigt, hier sprengt sich menschliche Produktivität, sprengt. Ja? Diese, entweder sie gehen ein, die Leute, gehen dann verrückt, ja? Oder sie nehmen die schizophrene Situation an, so, das eine nehmen sie, um ihren Unterhalt zu verdienen, aber das Eigentliche passiert außerhalb. Und die Software-Leute haben die einzigartige Chance, beides zu machen. Die Leute, die an bestimmten wissenschaftlichen Instituten arbeiten, wenn die was ausgucken lassen irgendwo anders, ist es sofort erledigt. Dieser Widerspruch, entlang dieses Widerspruchs, nicht des Klassenwiderspruchs mehr, entlang dieses Widerspruchs ist der Bruch zu denken. Und da ist die andere Seite als potenzielle Möglichkeit, als Keimform schon da. Deswegen ist es überhaupt nicht mehr notwendig, etwas Falsches zu denken, diese Übergangsgesellschaft. Es ist eine potenzielle Gesellschaft, in der schon vorhanden. Es ist die Frage, wie dieser Kampf in den Individuen ausgetragen wird. Darum geht die Auseinandersetzung in Zukunft oder in Nicht-Zukunft. Selbstvertretung. Er fand also keine Gruppierung, die in irgendeiner Weise das, was er sagte, Volksintelligenz, ne? Nicht Intelligenz der einzelnen Klassen, sondern eine Intelligenz, die das Gesamte ins Auge fasst. Und selbst wenn man sie annimmt und aber Verhältnisse denkt, wo man als Vertreterschaft für andere agieren müsste, beschreibt er ja, was dieses Vertreten heißt, dass es genau nicht das ist, was er will. Vertreten wird das Unselbstständige, das Abhängige, das Ohnmächtige. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an den Satz erinnert, den ich da sozusagen vorgelesen habe. Es ist so abstrakt, wie er das dann beschreibt, wie das aussehen müsste, wo der Einzelne als Einzelner sich vertritt und das Ganze dabei vertritt. Das drückt aus, eine solche Zukunft zu denken unter Verhältnissen, die überhaupt keine Basis dafür bietet. Ne? Diesen Satz, den würde ich gern, also müssten wir versuchen, wirklich auseinanderzunehmen, zu übersetzen, was ist das? Und dann natürlich mit dem Gehalt füllen, der schon längst da ist. Mit Hegel ist es leicht. Mit Hegel ist es leicht, ja, aber weil Hegel muss eben hören und sehen. Du musst dich verlassen, dass du dich darauf einlassen kannst, da bist du wieder fern. Ne? Dann versteht dich kein Schwein. Und man sich selbst nochmal schon wieder. Wahre Einheit ist allgemein und besonders. Das ist so ein Ausdruck dessen, was er in der Selbstvertretung auch sieht. Also dieses ist für ihn ein Kriterium der zukünftigen, erstrebenswerten Gesellschaft. Nicht, dass ich zu DDR-Zeiten sage, das ist im gesellschaftlichen Interesse. Na, die gesellschaftlichen Interessen stehen über den unmittelbar persönlichen. Na, der Maßstab für einen guten Parteiarbeiter war doch, wie er diese persönlichen Interessen den notwendigen gesellschaftlichen Interessen unterwirft. Hier geht es darum, dass die individuellen besonderen Interessen von Individuen, die aber sich als gesellschaftliches Individuum begreifen, die allgemeinen Interessen zum Ausdruck bringen. Ich brauche für mein besonderes Interesse alle anderen. Wo sind Verhältnisse, wo das so ist? Und zwar nicht, indem ich die anderen mir unterordne, indem ich also Knete habe und die für mich arbeiten müssen beispielsweise, oder ich eine Funktion habe, wo das so ist, sondern wo es dann auch umgekehrt genauso geht. Das Kriterium. Jetzt nicht als ein Sollen, sondern als ein Kriterium dafür, sich die Wirklichkeit anzuschauen und zu sagen, welche Momente für sowas Wünschenswertes stellt die Gesellschaft zur Verfügung heute? Und warum kann sie sich nicht dazu bekennen? Was ist eigentlich das Hemmnis? In den Leuten zu sagen, da kommt doch auch anders. Also in dem Sinne wirklich eine andere Welt ist möglich. Attack bleibt in den Kategorien dessen Konsequenzen es bekämpft. Es ist absurd. Ja, das ist genau das, was Proton, das Marx bei Proton auseinandernahm. Ich höre hier auf. Dann wird es wieder.